Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Absolut richtig. Und ihr hört die 26. Folge von unserem Podcast. Wir sind jetzt die eine Folge nach unserem Jubiläum, das wir letztes Mal hatten, das einjährige und die 25. Folge. Und heute soll es um ein sehr, sehr schönes Thema gehen, wie wir es letztes Mal schon angekündigt haben. Ein Thema, zu dem Joe, glaube ich, wesentlich mehr zu sagen haben wird als ich, aber das ist ja mit der Gamescom-Folge ähnlich gewesen. Aber bevor wir quasi in die Folge an sich reingehen, wie immer die obligatorische Frage, Joe, wie geht's dir? Vor allem, weil du jetzt ja in Japan bist. Doch, tatsächlich. Ja, also erstmal ein Konnichiwa oder ein Konbanwa, weil hier schon abends ist, an alle Zuhörer. Ich bin, wie Manchester schon gesagt hat, seit eineinhalb Wochen in Japan, in Tokio und bin gut angekommen. Es war super anstrengend, aber ich bin gut angekommen, wurde dann am ersten Tag gleich mal von einem Taifun begrüßt, von einem größeren, der Kyoto halb unter Wasser gesetzt hat, also Tokio nicht, aber Kyoto schon. Mein erstes Erdbeben, kleineres, habe ich auch schon erlebt. Das heißt, alles, was irgendwie Naturkatastrophen angeht, kann ich schon mal von meiner Liste streichen. Habe ich auf jeden Fall jetzt erlebt. Ansonsten, habe ich momentan noch frei. Mein Praktikum beginnt erst nächste Woche. So hatte ich auch Zeit, wie gesagt, dann am Wochenende auf die Tokyo Game Show zu gehen. Und ich habe, glaube ich, einiges zu berichten, aber wir wollen diese Folge ja nicht nur über die TGS reden, sondern natürlich auch noch über andere wichtige Sachen, die in den letzten Wochen passiert sind, denn da gab es da doch einiges und ich glaube, diese Folge könnte eine sehr spannende und interessante werden. Ja, auf jeden Fall. Gab die letzte Woche tatsächlich ziemlich viel, lustigerweise relativ außerhalb und abseits der TGS eigentlich. Auf der TGS gab es tatsächlich nicht so viele große News oder Ankündigungen. Dafür ist drumherum ziemlich viel passiert. Wir haben jetzt mal die wichtigsten rausgepickt, obwohl es durchaus auch noch mehr gegeben hätte. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch mal gleich loslegen. Ich gebe euch mal eine kurze News-Übersicht. Wir werden heute starten mal wieder mit einem News-Update. Es gibt mal wieder was Neues zu berichten. Und zwar konkret geht es dabei um Atlas wurde gekauft, genau. Da wird euch Joe näher zu erzählen. Der Käufer ist Sega geworden. Und darüber werden wir dann im News-Update kurz berichten. Danach kommen wir in die eigentliche News-Sektion. Da wird es um, wie gesagt, die wichtigsten Themen gehen, die wir so die letzten Wochen gefunden haben. Als erstes wird es um Diablo 3 gehen. Es gibt eine Ankündigung von Blizzard, oder gab eine Ankündigung von Blizzard, die das Auktionshaus betrifft. Sehr spannend das Ganze, da werde ich euch dann was drüber erzählen. Direkt danach gehen wir weiter. Joe wird euch was erzählen zu 38 Studios. Das wird einigen von euch bestimmt noch in Erinnerung sein. 38 Studios ist ja bankrott gegangen letztes Jahr und hauptsächlich natürlich bekannt durch das einzige Spiel, das sie jemals gemacht haben, nämlich Kings of Amalur: Reckoning. Jetzt ist es bald soweit, dass es verkauft werden soll, inklusive seiner IPs. Da wird euch Joe nochmal was Näheres zu erzählen. Und dann werden wir abschließen mit der wahrscheinlich größten News der letzten paar Wochen, der Ankündigung von Valve zu Steam. Da gab es insgesamt drei Ankündigungen im Laufe der letzten Woche jetzt, Montag, Mittwoch und Freitag. Diese drei Ankündigungen, wie man sich wahrscheinlich denken konnte, bezogen sich auf die Steambox und alles, was dazugehört, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich Steam Machine genannt. Und dazu werde ich euch dann alles Konkrete erzählen. Das wird wahrscheinlich die größere und größte News-Meldung werden. Und direkt danach werden wir ins Hauptthema gehen, wo es dann eben um die TGS gehen wird. Wie wir schon bei der Gamescom gemacht haben, Joe war auf der TGS, hat viele Eindrücke gewonnen und hat einiges zu berichten. Und entsprechend werden wir uns natürlich hauptsächlich auf die TGS konzentrieren, dann im Hauptteil. Und ich würde sagen, damit legen wir dann auch los und als erstes mal unser News-Update zu Atlas. Was gibt's denn da genau zu berichten? Ja, genau. Also wir hatten es ja vor ein paar Folgen schon, dass die Mutterfirma von Atlas, also Index Corporation, Insolvenz angemeldet hat, nachdem auch noch Ermittlungen gegen diese Firma am Laufen sind wegen Betrugs und das Schicksal von Atlas stand so ein bisschen in der Schwebe und es wurde dann auch bekannt, dass Atlas, beziehungsweise die ganze, also alles, was unter Index Corporation fällt, wozu auch zum Beispiel das Madhouse Animation Studio gehört, an den Höchstbietenden versteigert wird. Es gab anscheinend mehrere Auktionsrunden und es gab dann schon einige Gerüchte, dass zum einen Sega mitbietet, aber zum anderen auch Gerüchte. Es gibt keine Bestätigung dafür, dass Nintendo mitgeboten hat, was für viele ja auch nicht überraschend gewesen wäre. Man weiß aber nicht. Jedenfalls wurde jetzt bekannt gegeben, dass eben Sega den Zuschlag erhalten hat. Sie übernehmen Index Corporation und damit auch Atlas für umgerechnet etwa mehr als 100 Millionen Euro. Die genaue Summe sind 14 Billionen Yen. werden also von nun an sozusagen die ganzen Geschicke für Atlas mehr oder weniger leiten. Natürlich bleibt Atlas wie auch unter Index weitgehend unabhängig und wird sein eigenes Ding machen, aber natürlich ist es in dem Sinne interessant, welche Auswirkungen diese Übernahme jetzt haben wird. Der CEO von Atlas, Naoto Hideaoka, hat sich auch schon in einer Pressemitteilung bei den Fans gemeldet. Also zum einen entschuldigt er sich dafür, dass man den Fans Sorgen darüber bereitet hat, wie es mit der Zukunft von Atlas weitergeht, da es ja lange Zeit nicht klar war, wie das ja jetzt weiter vonstatten gehen soll. Und sie freuen sich jetzt, dass man dadurch, dass Sega sie jetzt sozusagen übernommen hat, weiterhin in der Lage ist, gute Spiele zu produzieren. Und man geht davon aus, dass dadurch, dass man schon vorher gute Beziehungen zu Sega hatte, diese Beziehung auch oder diese neue Kooperation sehr fruchtbar sein wird und man freut sich eben auf die neue Zusammenarbeit. Nur kurz meine Meinung dazu. Ich denke, mit dem Käufer Sega ist zum einen vielleicht erstmal zumindest gesichert, dass Atlus weiterhin Multiplattform entwickeln wird. Also wenn Nintendo sie gekauft hätte, wäre es natürlich klar gewesen, dass dann Atlus komplett auf Nintendo-Konsolen rübergegangen wäre. Das ist also für Leute, die gerne Atlus auf mehreren Konsolen spielen, eben eine gute Nachricht. Was die westlichen Spieler an sich angeht, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Also Sega ist im Moment in letzter Zeit nicht gerade die Firma, die am risikofreudigsten ist, was Westlokalisation angeht. Zum Beispiel auch das neu angekündigte Phantasy Star Nova für die PlayStation Vita wird laut Sega nicht im Westen erscheinen. Genauso wie auch Valkyria Chronicles 3 nicht erschienen sind. Also ich glaube viel, oder auch Yakuza, die neuesten Teile, ich glaube viele Fans von dieser IPs können ein Lied davon singen, dass Sega mit dem Westen seine Probleme hat. Und dementsprechend muss man jetzt mal abwarten. Ich meine, die Spiele von Atlus sind nun mal Nischentitel. Zwar sehr gute Nischentitel, aber dennoch Nischentitel. Und man kann nur hoffen, dass Sega dann ja erkennt, dass diese Marken wie Persona, wie Atrian Odyssey oder wie sie alle heißen, eben dann doch im Westen genug Anklang finden, um sie auch im Westen lokalisieren zu können. Alles andere wäre, glaube ich, eine Riesentragödie für, vor allem für JRPG-Fans. Und man muss einfach mal abwarten. Ich meine, im Notfall könnte man immer noch darauf hoffen, dass zum Beispiel ein westlicher Publisher wie Nice America sich dem einfach annimmt und Sega sozusagen das Publishing abnimmt im Westen, aber darauf kann man sich nicht, glaube ich, nicht verlassen. Wie ist denn das mit den restlichen Teilen, die bislang rausgekommen sind, von Persona zum Beispiel? Ich glaube, es ist wahrscheinlich so die größte oder bekannteste Marke jetzt hier in Europa. Bisher kam eigentlich alles auch im Westen raus, also Persona 3 und 4, auch die neueren Shin Megami Tensei-Teile. In der PS2-Ära war es ein bisschen anders, da waren es natürlich auch noch ein paar mehr Titel, aber ansonsten Atrian Odyssey 4 kam jetzt neulich in Europa raus, das Remake von 1 kommt jetzt demnächst, Catherine kam im Westen raus. Also Atlus, da konnte man sich eigentlich bisher immer sicher sein, dass alles auch im Westen erscheint. Bei Shin Megami Tensei 4 für den 3DS momentan gibt's leider immer noch keinen genauen Europatermin, aber ich gehe einfach nur davon aus, dass es auch noch kommen wird. Dementsprechend bisher konnten sich Atlus-Fans eigentlich nicht über Fehllokalisierung beschweren. Ja gut, ich meine, das macht dann ja grundlegend Hoffnung auf jeden Fall, dass tatsächlich auch die nächsten und kommenden Teile in den einzelnen Reihen eben hier erscheinen werden, weil man einfach auch schon auf eine gewisse Fanbase und eine Käuferschaft hoffen kann. Ich meine, Sega geht ja damit ein kleineres Risiko ein als mit Reihen, bei denen sie sich nicht so ganz sicher sein können oder die vielleicht in der Vergangenheit mal auch nicht so ganz so erfolgreich waren. Von daher, wer weiß, vielleicht hat man ja einfach Glück und Sega verlässt sich eben dann da auf eine gute Fanbase in Europa oder, wie du schon gesagt hast, übergibt es halt einen anderen Publisher in Europa oder im Westen allgemein, das ist natürlich auch die USA, sodass das nämlich so das großes Problem ist, aber klar, das muss man jetzt erstmal abwarten. Bleibt spannend, definitiv, aber ja, ich kann da an sich so grundlegend auch gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich habe kein einziges Spiel von Atlus, glaube ich, je gespielt. Ich bin nicht so ein riesen JRPG-Fan, wie wahrscheinlich die meisten wissen werden. Und gerade die Persona-Reihe, die ja sehr bekannt ist, sagt mir natürlich auf jeden Fall was und ich weiß ungefähr, worum es geht, aber gespielt habe ich da nichts von. Grundlegend bin ich der Meinung, dass Sega ein guter Partner ist. Ich glaube auch, dass es an sich nur begrüßenswert ist für die meisten Spieler, dass es eben Multiplattform bleibt und dann bleibt es einfach abzuwarten, wie Sega da in Zukunft umgehen wird, aber wenn da anscheinend tatsächlich schon Beziehungen vorher bestanden haben, auch zu Sega und gute Verhältnisse, dann ist das ja anscheinend eine ganz gute Sache und somit sind wohl, glaube ich, alle zufrieden. Jetzt bleibt abzuwarten, was mit den Serien in Zukunft passiert, aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich ungefähr so weiterlaufen, wie es vorher war. Ja, vielleicht noch eine kleine Randnotiz. Atlus hat nämlich vorgestern eine Teaser-Seite gestartet. Im November gibt's Neues zu Persona. Also ich glaube, alle können sich auf Persona 5 vorbereiten. Ich denke, so langsam wird's Zeit. Ja, das ist doch gut, das macht doch auch schon Hoffnung. Direkt nach der Übernahme schon die ersten Pläne für einen neuen Teil in der Serie, das ist doch gut. Hoffentlich für PlayStation 4. Na naja, gut, wenn er jetzt erst angekündigt wird, stehen die Chancen eigentlich ganz gut. Ich glaube, es ist schon länger in Entwicklung, also man weiß es nicht. Es könnte auch noch Current Gen sein, das ist bei den japanischen Developern durchaus sehr wahrscheinlich. Ja, gut, stimmt, das kann natürlich durchaus sein. Bleibt auch zu warten, zumal ja da die PlayStation 4 sowieso auch erst im Frühjahr 2014 launcht, also. Ja. Das ist ja sowieso ein bisschen was anderes. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten News über. Dabei handelt es sich um Blizzard, beziehungsweise spezifischer um Diablo 3. Vor kurzem ist ein Video veröffentlicht worden, in dem John Hyde und Josh Mosquera, Josh Mosquera ist ja der neue Game Director, falls jemand nicht mitgekriegt hat, so eine Randnotiz quasi. Wir wissen ja alle, dass der sehr verhasste Jay Wilson ja ausgestiegen ist und schon länger nicht mehr Game Director von Diablo 3 ist. Dessen Job hat eben Josh Mosquera übernommen. Kleine Exkursion quasi an dieser Stelle. Josh Mosquera ist tatsächlich ein relativ bekannter Charakter, auch schon in der Videospielbranche. Hat schon einige größere Sachen mitentwickelt. Ich glaube, am bekanntesten wahrscheinlich dafür, dass er eben einer der Designer von Company of Heroes war. Hat auch schon an Far Cry 3 mitgearbeitet und ist jetzt eben schon seit geraumer Zeit bei Blizzard angestellt, wo er eben der Chef der Umsetzung von Diablo 3 für die PlayStation war. Jetzt ist er eben auch Game Director vom ganzen Spiel quasi und auch für Reaper of Souls und die beiden haben sich in einem Video zu Wort gemeldet und haben eine Ankündigung gemacht, die die Auktionshäuser von Diablo betrifft. Und zwar werden die Auktionshäuser von Diablo 3 sowohl das Echtgeld als auch das Gold, also das Ingame-Währungs-Auktionshaus, am 18. März 2014 geschlossen werden. Und zwar komplett. Grundlegend war das, glaube ich, für die meisten eine Riesenüberraschung, zumal, glaube ich, Blizzard ja auch ganz gut Geld damit verdient hat, mit den Auktionshäusern. Vom Prinzip her ist die Begründung so gewesen, dass sie gesagt haben, das Auktionshaus untergräbt vom Prinzip her eins der Kernelemente des Spiels, ihrer Meinung nach, nämlich die direkte und klassische Beziehung, ich töte ein Monster, kriege dafür gute Loot und das ist quasi meine Motivation. Durch die Echtgeldkaufhäuser und natürlich auch durch das Ingame-Geldkaufhaus war es halt so, dass die meisten Leute eben nicht mehr diese direkte Feedback und diese direkte Befriedigung quasi hatten, die eben mit diesem klassischen Loot-System einhergeht, sondern eben viel eher darauf gesetzt haben, quasi Geld und einzusetzen oder eben Gold zu farmen. Und dann eben im Auktionshaus ihre Ausrüstung zu kaufen. Das scheint den neuen Game Director und auch ein paar anderen Leuten doch nicht so ganz so gut gefallen. Und entsprechend will man das ändern. Und ja, jetzt wird das ganze Kaufhaus komplett abgeschaltet. Einher geht es eben mit der Ankündigung von Loot 2.0, wie sie es nennen. Das hing mit der Ankündigung von Reaper of Souls zusammen, dem Add-on zu Diablo 3. Ich denke, das werden alle mittlerweile mitgekriegt haben. Da entsteht eben ein Add-on und zu dem Addon soll eben auch das komplette Loot-System überarbeitet werden. Loot 2.0 heißt vom Prinzip her, es droppen weniger Gegenstände, dafür sind die halt, also weniger diverse Gegenstände, dafür sind die Gegenstände mächtiger, sodass es quasi einfacher ist, sich quasi seine Sachen zu farmen. Es droppt jetzt nicht einfach immer nur alle 10 Minuten irgendwie einige legendäre Gegenstände, die dann aber komplett nutzlos sind, sondern es droppen quasi weniger gute Gegenstände, dafür aber definitiv dann auch wirklich wertvollere. Und entsprechend wollen sie damit quasi wieder zu diesem etwas, sagen wir mal, Diablo 2-mäßigeren Feeling wahrscheinlich zurück. Grundlegend bin ich kein großer Freund des Echtgeldkaufhauses gewesen, von Anfang an nicht. Von daher finde ich das eine ganz gute Sache. Muss aber trotzdem sagen, dass ich das Abschalten von beiden Kaufhäusern ein bisschen reaktionär finde. Grundlegend ist es schon so, dass es wahrscheinlich ein bisschen dieses ganze Loot-System aushebelt. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Trotzdem muss ich sagen, dass eben das, was Blizzard damit erreichen wollte, nämlich, dass man diesen illegalen Handel, der bei Diablo 2 noch sehr, sehr groß war, ein bisschen rausnimmt und auch die Gefahren, die quasi damit verbunden sind, dass man in irgendwelchen Hinterhofforen, wie man das quasi so nennt, und über eBay irgendwelche Gegenstände kauft, ohne eben eine 100%ige Versicherung zu haben, wie das alles genau läuft. All diese Sachen quasi und auch dieses ganze Gold und Gefarme zum Beispiel, all diese Sachen quasi haben versucht ein bisschen zu unterbinden, was glaube ich auch sehr erfolgreich war. Der ganze Handel ist eben legal über die Auktionssätze abgelaufen. Wenn man die natürlich komplett abschaltet, dann wird es wahrscheinlich ähnliche Verhältnisse geben wie bei Diablo 2 und die waren in der Hinsicht nicht gerade schön. Zumal ich auch der Meinung bin, dass wenn man eben dieses Loot 2.0 System anguckt, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen skeptisch. Diablo 2 damals hat ja eben ausgemacht, und das war natürlich auch ein Stück weit das Frustfaktor, aber eben auch die Motivation hat ja eben ausgemacht, dass super viel Quatsch gefallen ist und super viele zufallsgenerierte Gegenstände, die halt zum Teil extrem mächtig und zum Teil extrem blöd auch sein konnten. Und dass man eben relativ lange farmen musste. Quasi die Loot einfacher zugänglich zu machen, während man gleichzeitig das Auktionshaus abschafft, ist wahrscheinlich ein guter Kompromiss. Ich finde aber immer noch, wenn man wirklich zu dem alten Diablo-Feeling zurückkehren will, dann sollte man vielleicht die Loot so lassen, wie sie ist und trotzdem das Auktionshaus abschaffen. Oder zumindest gegebenenfalls das Echt-Geld-Auktionshaus abschaffen und das Gold-Auktionshaus zu erhalten, damit eben zumindest dieser illegale Handel quasi nebenher nicht mehr ganz so stattfindet. Ich finde das Ganze ein bisschen komisch, ich finde es ein bisschen reaktionär, bin aber mal gespannt, wie die Community darauf reagiert. Ich glaube, bislang gab es da durchaus positive Stimmen zu. Ich bin jemand, der Diablo 3 eine Zeit lang gespielt hat, aber einfach von dem Spiel nicht so sehr überzeugt, wann es dann gelassen hat. Ich meine, Diablo 2 war eins der Spiele, in die ich in meiner Jugend mit am meisten Zeit gesteckt habe. Diablo 3 nicht mal ansatzweise, einmal einen Held auf Maximallevel gezogen und danach nicht wieder angefasst, weil es mir einfach vom Spielsystem her nicht gefallen hat. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass das auf Anklang trifft und es gibt eine relativ große Community, die das Spiel immer noch sehr intensiv spielt. Von daher bleibe ich jetzt mal abzuwarten. Bin trotzdem der Meinung, dass die ganze Entscheidung, einfach beide Kaufhäuser direkt abzuschaffen, ein bisschen fragwürdig ist. Ja, schauen wir mal, wie die Community letztendlich drauf reagiert. Ich bin jetzt nicht ganz so mit Diablo drin, aber ich muss ehrlich sagen, mich hat das gar nicht so sehr überrascht, weil das Auktionshaus ja auch schon auf der gerade erschienenen Konsolenversion nicht mehr mit an Bord war. Wodurch ich da schon das Gefühl hatte, ich meine, dass das Blizzard da hingehend schon mal gesagt, okay, wir brauchen das Auktionshaus gar nicht für die Konsolenversion. Und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist es dann auch gar nicht mehr so lange hin, bis es mit der PC-Version eben auch so passiert. Ich meine, grundlegend ist es auch so, dass ich mir auch schon, also es war für mich jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend und natürlich geht es ja auch Hand in Hand. Ich meine, der John Mascara war ja eben auch zuständig für die Konsolenumsetzung und wenn der schon für die Konsolenumsetzung das Kaufhaus nicht mehr eingeplant hat, das Auktionshaus, dann ist ja irgendwie klar, dass das wahrscheinlich eine PC-Version im Nachhinein auch so macht. Der ist ja für beides zuständig. Ja, jetzt müssen die nur reinpatchen, dass man auch wieder lokal grob spielen kann. Ja, richtig. Was ja anscheinend auf der Konsolenversion möglich sein wird. Ja. Die Konsolenversion ist die bessere. Ja. Ja, richtig, genau. Also die Konsolenversion scheint so ein bisschen die bessere PC-Version zu sein, was alle sehr, sehr verwirrend finden. Ja, mal schauen, wie das letztendlich überhaupt ankommt. Also ich bin auch eh gespannt, wie sich Diablo letztendlich auf der Konsole machen wird. Aber das ist natürlich jetzt auch was ganz anderes. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten News über 38 Studios. Ja. Genau, also 38 Studios, wie Merlin noch vorhin in der Übersicht schon gesagt hat, wird einigen vielleicht als Entwickler von Kingdoms of Amalur: Reckoning bekannt sein. Sie sind, wie manche vielleicht auch wissen, im Mai 2012 bankrott gegangen, da das Spiel Kingdoms of Amalur nicht den Gewinn eingefahren hat, den man sich erhofft hatte. Und seitdem war es, ehrlich gesagt, sehr lange still darum, was denn jetzt mit den IPs, die im Besitz von 38 Studios waren, ja passieren soll. Und nun ist bekannt, dass eben diese IPs im November versteigert werden sollen. Dazu gehört nicht nur Kingdoms of Amalur, sondern auch noch andere, die zu Big Huge Games gehört haben. Vielleicht einer der bekannteren Namen davon ist Rise of Nations, ein sehr, sehr gutes und erfolgreiches RTS von früher mal, aber immer noch sehr gern gespielt. Da merkt man gar nicht, dass wir das letztes gespielt haben und du ein großer Fan bist. Richtig. Also genau, diese IPs werden jetzt alle in einem Paket, da bin ich mir gar nicht sicher, ob die jetzt in einem Paket oder in mehreren Paketen versteigert werden. Jedenfalls werden diese IPs im November versteigert. Das bedeutet für all diejenigen, die vielleicht hoffen, dass es noch Neues oder einen neuen Ableger zum Amalur-Universum kommen oder vielleicht sogar Nachfolger von Rise of Nations 2, wer weiß, zu Rise of Nations, also Rise of Nations 2, sollten auf jeden Fall im November die Ohren ein bisschen gespitzt halten. Mal schauen, wer da bieten wird. Ich denke, dass jetzt vor allem die Kingdoms of Amalur IP noch durchaus Potenzial hat, auch was Größeres zu werden. Ich bin einfach mal gespannt, wer sich vielleicht daran traut. Also ich glaube, genügend Käufer gäbe es auf jeden Fall. Ich meine, das hat man ja auch bei THQ gesehen. Also die IPs gehen schon weg, zwar teilweise für einen Preis, den man vielleicht, wo man vielleicht denkt, das hat sich vielleicht ein bisschen unter Wert verkauft, aber sie gehen auf jeden Fall weg und ich kann mir nicht vorstellen, dass Kingdoms of Amalur niemand haben möchte. Ja, zumal es ja auch so eine Sache ist, dass das Studio damals ja, ich meine, also Amalur war nicht so erfolgreich, wie es sein sollte, war aber trotzdem mittelmäßig erfolgreich, wenn man es einfach nur relativ im Vergleich zu der Konkurrenz sieht. So schlecht verkauft hat sich's nicht. Problem ist, glaube ich, hauptsächlich, dass es halt relativ hohe Produktionskosten hatte und dass es vor allem ja auch parallel noch im selben Universum Online-Rollenspiel entwickelt werden sollte oder in der Entwicklung schon bereits war, dass er laufend auch Kosten gefressen hat. Ich glaube, hätte man sich nur auf Amalur konzentriert und wirklich nur das Spiel entwickelt, noch nur dafür Kosten aufgewandt, dann hätte sich das Studio vielleicht ein bisschen länger halten können, das ist nur Spekulation, aber in jedem Fall war es jetzt damals so, dass eben parallel ein anderes Spiel entwickelt wurde, das heißt also Amalur war jetzt gar nicht so unendlich unerfolgreich und natürlich geht dann auch mit dieser Lizenzvergabe einher, dass eben auch dieses genannte Online-Rollenspiel eben auch dazugehört, das halt eben schon in relativ fortgeschrittenem Stadion auch schon war. Weiß nicht, wie groß erfolgreich sowas noch sein kann heutzutage und vielleicht hat er auch gar kein Interesse daran, das nochmal wiederzubeleben, aber auch da ist eben ein Spiel, für das auch schon einiges existiert und ich nehme an, das wird dann mit der IP zusammen dann gegebenenfalls auch veräußert, sodass man da quasi anknüpfen könnte an schon bereits gemachte Arbeit. Ist jetzt auf jeden Fall spannend, definitiv, also wie du schon gesagt hast, sogar noch ein paar andere IPs dazu, die ganz interessant sind und ja, ich denke auch, die IPs werden auf jeden Fall weggehen. Im Normalfall ist sowas immer ein ganz guter Kauf und es gibt auch genug Publisher und Spielefirmen, die sich solche IPs kaufen und dann vielleicht auch mal ein Stück weit drauf sitzen bleiben, nur um sie zu haben. EA ist da ein sehr bekanntes Beispiel für. EA sitzt insgesamt auf wahrscheinlich, keine Ahnung, mehreren tausend IPs noch, die schon seit 10 Jahren vielleicht nicht mehr irgendwie in Benutzung sind, aber die sie trotzdem immer noch haben, um vielleicht in Zukunft sich die Möglichkeit aufzuhalten, damit noch was zu machen. Wobei EA doch Amalur gepublished hat, oder nicht? Also dementsprechend hätten, EA hat Amalur gepublished, ja. Sie richtig. Hätten sich ja vielleicht auch schon das besorgen können, wenn sie gewollt hätten, aber ja, weiß ich nicht. Wer weiß, also das bleibt sowieso abzuwarten, wer der jetzt letztendlich drauf bietet. Ich denke aber einfach nur, dass die Sachen auf jeden Fall weggehen werden. Und ich zum Beispiel bin ja jemand, der Amalur durchaus gern gespielt hat. Das Spiel hat auf jeden Fall seine Fehler, aber im zweiten Teil wäre es auf jeden Fall wert gewesen. Kampfsystem war extrem cool und auch der größte Motivationsfaktor in dem Spiel. Und hab's jetzt auch insgesamt, glaube ich, 2 oder 3 Mal durchgespielt schon. Mit verschiedenen Klassen. Also es macht wirklich mir zum Beispiel eine Menge Spaß. Bin auch der Meinung, dass es echt mehr Erfolg verdient hätte damals. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt, was da letztendlich draus wird aus den einzelnen IPs und speziell aus der Amalur-IP. An einem Online-Rollenspiel bin ich wiederum nicht so wahnsinnig interessiert, aber wer weiß, was da noch kommen könnte. Bleibt spannend, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, auf zur letzten News, wahrscheinlich der größten News. Wir werden trotzdem versuchen, uns möglichst kurz zu halten, weil wir haben ja auch noch ein Hauptthema und wir sind ja sowieso bekannt dafür, öfter gerne mal zu überziehen schon in diesem Bereich. Wir doch nicht. Wir überhaupt nicht. Unsere anfangs gesetzte Zeit von 45 Minuten pro Podcast überschneiden wir im Normalfall ja auch nicht. Außer maximal das Doppelte. ja, also los geht's. Es geht dabei um Steam. Valve hatte vor 2 Wochen ungefähr jetzt angekündigt, dass es Ankündigungen geben würde, was ja immer so eine etwas merkwürdige Praxis ist, aber in dem Fall war es ganz okay, weil man nur eine Woche warten musste. Es gab eben so eine Teaser-Page, wo eben eine Uhr runtergetickt ist, wo dann gesagt wurde, am Montag, das war der 23., wenn ich mich nicht irre, am Montag, dem 23., haben wir eine große Ankündigung zu Steam und der Zukunft. Und ja, dann kam diese Ankündigung auch und dann wurde auch gleich klar, dass es nicht nur eine sein würde, sondern dass es 3 waren, beziehungsweise war schon vorher klar, man wusste halt nicht, wie die dann gehandhabt werden würden, aber es war dann klar, es würde am Mittwoch noch eine kommen und eine am Freitag und die hingen auch alle zusammen und das erste, was eben als Ankündigung kam, war das Steam OS, also das Steam Operating System. Das Betriebssystem von Steam. Dieses Betriebssystem wurde eben am Montag vorgestellt in seinen Grundzügen und da war ja quasi dann schon absehbar, dass es wahrscheinlich in anderen Ankündigungen auch um etwas gehen wird, über das wir schon öfters mal gesprochen haben, nämlich die Steambox, wie wir jetzt wissen, wahrscheinlich in Steam Machine umbenannt, wir wissen es noch nicht genau. Und das OS, das war eben wie gesagt die erste Ankündigung am Montag. Es basiert auf Linux, was ja schon absehbar war. Sie haben damals ja schon für die Steambox gesagt, dass es ein Linux-System geben würde. Das ist jetzt allerdings anscheinend speziell mit Valve zusammen entwickelt worden. Das heißt, es ist wirklich ein SteamOS, das auf Linux basiert, also komplett frei. Es wird kostenlos herunterladbar sein. Das heißt also, selbst wenn man sich nicht unbedingt eine Steambox, zu der ich gleich auch noch was sagen werde, kaufen möchte, kann man das Betriebssystem trotzdem nutzen. Und sie schreiben da schon so einige Sachen, die quasi damit möglich sein sollen. Natürlich ist es grundlegend auf Fernseher optimiert, also auf Fernseher- und Controller-Gebrauch. Das heißt, es wird keine normale Mausoberfläche haben, gehe ich zumindest davon aus. Wir haben noch keine konkreten Bilder gesehen, das heißt, das können wir noch nicht genau sagen. Aber ich nehme an, es wird sich eben an dem eher Controller-mäßig Setup orientieren. Vom Prinzip her ist es so, dass man dadurch relativ viele Funktionen hat, die man jetzt auch von der Next Gen schon erwartet, weil sie eben für die Next Gen angekündigt wurden. Solche Sachen wie zum Beispiel In-Home-Streaming, dass man eben übers Netzwerk von der Steambox auf verschiedene Geräte streamen kann, auf den Fernseher zum Beispiel, vielleicht auf einem Bildschirm oder einen Arbeits-PC im Wohnzimmer oder dergleichen. Es kann auch die Steambox als Server fungieren, dass man eben von seinem Arbeits-PC aus etwas startet, das dann im Wohnzimmer nutzt und so ein Kram. Musik, Fernsehen, Filme wird man konsumieren können, auch das Steam Family Sharing spielt eben damit rein, das wir ja schon in der letzten Folge kurz an den News besprochen hatten. Das passt ja wunderbar genau in dieses gleiche Konzept mit rein, dass man eben in der Familie seine Library sharen kann quasi. Auch sowieso verschiedene Familienoptionen, dass man sie eben mit verschiedenen Konten anmelden kann und dergleichen. Ich glaube, der große Vorteil, den die meisten Leute quasi in dem Fall sehen, ist eben, ja, dass man quasi mit dem SteamOS eine offene Plattform hat, die sich eben entsprechend auch noch ja hacken und verändern lässt und eben den Benutzerwünschen anpassen. Das war jetzt quasi die erste Ankündigung. Die zweite Ankündigung handelt sich dann eben um Steam Machines. Vom Prinzip her war das eine Ankündigung einer Beta. Wir wissen immer noch nichts Genaues und Konkretes über diese eigentliche Steambox oder Steam Machine, wie sie, wie gesagt, jetzt wahrscheinlich umbenannt wurde. Wir wissen nur, dass es demnächst eine Beta dazu geben wird, und zwar ist die auf 300 Prototypen limitiert. Das heißt, 300 Leute werden für Valve international, so wie es aussieht, also auch wir Deutschen können uns bewerben, werden für Valve die Steambox testen dürfen. Sie kriegen damit also quasi eine Steam-Maschine nach Hause geliefert. Die genauen Specs werden wohl in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden, und da werden wir auf jeden Fall nochmal einen Post auf unserer Website machen und dürfen eben diese Steam-Maschine dann eine Zeit lang testen, inklusive des Controllers, der nämlich am Freitag angekündigt wurde. Und wahrscheinlich mit das Spannendste ist. Vom Prinzip her kriegt man dann also eine Steambox nach Hause und kann sich das OS schon mal angucken, hat dann schon mal ungefähre Specs eben, in welche Richtung das gehen könnte. Allerdings, wie die meisten sich erinnern werden, wir haben ja schon mal über die Steambox geredet, wird so sein, dass Steambox ein offener Standard ist, den man eben auch einfach mit eigenen Hardware-Kreationen füllen kann. Das heißt also, wenn man zu Hause einen Spiele-PC hat und der eben die Spezifikation für eine Steambox erfüllt, kann man sich das SteamOS installieren und den eben als Steambox nutzen, sodass es letztendlich, glaube ich, eine sehr große Bandbreite geben wird und verschiedene Spezialisierungen auch, besonders leise, schnelle PCs, eher Multimedia-PCs und so ein Kram. Dadurch ist eben die Steambox und der Steambox-Standard ziemlich offen, sodass man über Specs eh schwer spekulieren kann. Trotzdem wird es von Valve eben Prototypen geben, die einen Beispielaufbau quasi beinhalten, mit dem man das Ganze schon mal ausprobieren kann. Und das, wie gesagt, das Sonst daran ist wahrscheinlich, dass man eben auch den Controller testen kann. Und das ist nämlich die Ankündigung vom Freitag gewesen. War ja die große Sache. Viele Leute haben sich Gedanken darüber gemacht, wie wird es dann mit dem Controller aussehen? Wird Valve selbst einen entwickeln? Wie wird die Steuerung sein? Ich meine, sie haben mit dem Big Picture Mode, den es ja seit einem Jahr gibt, über den wir damals auch schon berichtet haben, ja schon das ein bisschen Schritt in die Richtung gemacht. Eben eine Steam-Steuerung, die mit einem Controller sehr vereinfacht möglich ist, wie eben das OS zum Beispiel auf der Xbox oder der PlayStation funktioniert. Und jetzt gäbe es eben auch einen Controller, der eben zur Steambox gehört. Und ich glaube, das ist eigentlich das Spannendste an der ganzen Woche gewesen, wahrscheinlich deswegen auch aufgehoben worden für Freitag. Denn dieser Controller ist schon grundlegend was ganz anderes als ein beispielsweise PlayStation-Controller oder Xbox-Controller. Er ist nämlich vom Prinzip her eine Mischung aus einer Tastatur, einer Maus und einem Controller. So gut man das irgendwie kann. Grundlegend ist es so, dass an der Stelle, wo bei der Xbox, beziehungsweise eher jetzt von der Position her bei der PlayStation, die beiden Analogsticks sitzen, sitzt bei der Steambox jeweils ein großes, rundes Touchpad. Und dieses Touchpad wird fungieren als komplett frei bewegbarer, in dem Sinne Mauszeiger quasi, und ist halt in Kombination quasi einmal für die Bewegung und eben das Umsehen im Raum zuständig. Ich nehme an, links Bewegung, rechts Umsehen im Raum. Wie Analogsticks vom Prinzip her, aber eben mit Touchpads. Und die Touchpads sind eben dafür da, dass man dann letztendlich im OS-Betrieb das Ganze nutzen kann wie eine Maus. Ich glaube, es funktioniert wahrscheinlich ähnlich wie ein Trackpad. Und ich meine, das werden die meisten von uns kennen. Außerdem sind es natürlich auch Buttons. Das heißt, man wird überall auf dem Touchpad klicken können, um eben eine Aktion auszulösen. Dann hat es oben natürlich Schultertasten, die man ganz normal kennt, die als linke und rechte Maustaste fungieren sollen. Also in einem Beispielaufbau, wie eben die Controllerbelegung funktioniert, sieht man eben, dass links und rechts oben jeweils die Maustasten quasi liegen. Dann hat es in der Mitte einen großen Touchscreen nochmal, und zwar eben ein Touchscreen, auf dem auch Inhalte dargestellt werden können. Auch der ist anklickbar, und auf dem sollen verschiedene Menüfunktionen funktionieren. Das ist ein bisschen so ähnlich wie bei der Wii U, allerdings ein bisschen mehr in Richtung eines klassischen Controllers, als dass man bei der Wii U ja tatsächlich den Touchpad als den Touchscreen als Screen wirklich nutzen kann und auch soll. Bei dem Controller der Steambox kann man das anscheinend auch, aber vom Prinzip her soll es so sein, dass man den quasi einfach nur als zusätzliches Trackpad benutzt, indem man eben, wenn man zum Beispiel durch ein Menü scrollen möchte auf dem Touchscreen, dann wird dasselbe Menü auch oben im Bildschirm eingeblendet, sodass man nicht auf den Controller gucken muss, wenn man nicht möchte. Auch der ist natürlich klickbar, ganz normal. Insgesamt hat das ganze Stück, ich glaube 16 sollen es sein. 16 Knöpfe tatsächlich. Ja, ich sehe es auch gerade. 16 Knöpfe insgesamt auf dem ganzen Controller. Die Hälfte soll benutzbar sein, ohne dass man eben seine beiden Daumen von den Trackpads nimmt. Das heißt also, viele liegen auch gerade auf dem Rücken des Controllers und soll eben damit quasi so eine Art Maustastatur als Controller simulieren. Sie haben jetzt schon angekündigt, dass quasi die komplette Steam-Library davon damit spielbar sein wird. Ein Großteil ist es anscheinend schon. Der Rest wird jetzt gerade darauf vorbereitet, dass es eben dann zum Launch, wahrscheinlich um 2014 herum, wie sie jetzt gesagt haben, die komplette Steam Library tatsächlich damit nutzbar ist. Der Controller hat ein internes Speichersystem, sodass man einfach verschiedene Konfigurationen auch direkt für die Spiele speichern kann, weil wahrscheinlich für das eine Spiel, das andere Spiel verschiedene Sachen Sinn machen, weil man nämlich eben damit zum Beispiel auch RTS spielen können soll, was jetzt ja eine grundlegend andere Steuerung ist als in einem Shooter zum Beispiel. Und es soll auch auf Online-Profile geben, die man sich eben runterladen kann, dass man in der Community sieht, die meisten Leute benutzen bei dem Spiel die Steuerung, die möchte ich auch benutzen, einfach weil es wahrscheinlich die praktischste ist, und entsprechend lade ich mir die runter und dann funktioniert sie auf meinem Controller einfach komplett. Interessant ist, glaube ich, außerdem auch noch das haptische Feedback. Das Problem ist ja so ein bisschen, das hat Valve auch schon angesprochen, dass man ja ohne einen wirklichen Joystick oder einen wirklichen Analogstick kein direktes Feedback hat, wo man jetzt gerade ist. Also man spürt ja beim Analogstick logischerweise, wo man ihn gerade hinbewegt hat. Bei zwei Touchpads, die eben keinen richtig festen End- und Anfangspunkt haben, wo man einfach quasi absetzen, weiter unten wieder ansetzen kann, ohne eben den Cursor zum Beispiel zu verschieben, ist das natürlich wesentlich schwieriger. Und dafür haben sie zwei kleine Elektromagneten eingebaut. Die nennen sich, glaube ich, Akkutatoren. Eine spezielle Technologie, die quasi relativ neu ist und die sie eben zum ersten Mal in so einem Controller, wie sie sagen, einsetzen oder die erstmals in so einem Controller eingesetzt werden quasi. Und diese werden dann eben, des haptischen Feedbacks quasi dienen, um ein bisschen mehr quasi Feedback zu geben, wo man gerade ist. Das soll sehr viele Dinge beeinflussen. Rumbling zum Beispiel, so Anzeigen, wo man über Schwellen geht oder so ein Kram. Anscheinend kann man darüber auch Schallenwellen ausstrahlen. Das heißt, es könnten auch zwei kleine Lautsprecher sein und dergleichen. Auch damit kann man sich viele Spielereien wieder vorstellen. Und der ganze Controller ist eben im Sinne der Steambox wieder auch komplett offen. Das heißt also, der ist hackbar, der ist in jeder Form konfigurierbar, sodass das Ding quasi vom Prinzip her komplett offen nutzbar ist, sowohl für Softwarefirmen als natürlich auch für die Community, sowie das ganze System eben. Und damit will man eben den perfekten Kompromiss zwischen Maustastatur und Controller schaffen. Insgesamt, ohne jetzt konkret was zur Steambox leider sagen zu können, ich glaube, das wird eben das Interessanteste daran sein, inwieweit das konkurrenzfähig ist. Insgesamt muss ich sagen, SteamOS, finde ich, sieht ganz spannend aus. Sie haben von einer relativ großen Leistungssteigerung gesprochen im Vergleich zu normalen Betriebssystemen, was ich mir durchaus vorstellen kann, wenn es jetzt im Vergleich mit einem Windows zum Beispiel funktioniert oder auch einem Mac OS, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es ein ganz Stück schneller läuft, einfach weil eben diese ganze Arbeitsoberfläche wahrscheinlich nicht da sein wird und es eben auf Spielen optimiert ist. Allein deswegen kann ich mir vorstellen, dass es für mich gar nicht so uninteressant ist, sich das Ganze vielleicht mal umsonst runterzuladen und auf einer zweiten Partition auf meinem Rechner zu installieren, um eben mal zu sehen, wie sich es im Vergleich direkt zu Windows 7 schlägt, das ja schon halbwegs energieeffizient ist in der Hinsicht. Die Steam Machine, wie gesagt, das war hauptsächlich eher eine Ankündigung zur Beta und weniger zur Steam Machine an sich, weil man eben fast nichts über die Steam Machine bisher weiß. Ich werde mich immer für die Beta bewerben und wir werden auch Links reinsetzen für euch. Das heißt, wenn ihr daran interessiert seid, tut es definitiv auch. Dann habt ihr vielleicht eine Chance, eben damit reinzukommen. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, aber dazu gibt es eben alle Anleitungen auf der Website. Und ich glaube, das Interessanteste, der Steam Controller ist tatsächlich auch das für mich Spannendste. Und ich muss sagen, auch wenn ich nicht wirklich hundertprozentig überzeugt davon bin, wenn es ideal funktioniert und so wie Valve das quasi ankündigt und sich das vorstellt, dann könnte es tatsächlich ein extrem interessantes Gerät sein. Einfach nur, um es quasi mal auszuprobieren. Ich bin nicht unbedingt der Überzeugung, dass das Ding wirklich meine Maustastatur hersetzen wird. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass ich später einfach ein bisschen eher noch die Möglichkeit habe, quasi das Ganze am Fernseher effektiv zu nutzen, ohne Maus und Tastatur, mein Spiele-PC zum Beispiel, was in Zukunft sowieso für mich, glaube ich, die Variante ist, die ich der Konsole vorziehe, dann wäre es durchaus interessant, quasi so einen Controller in meiner Hand zu haben. Und wenn das SteamOS umsonst ist, ich eh einen Spiele-PC habe und mir nur den Controller kaufen müsste, dann wäre es ja auch keine große Anschaffung. Und vom Prinzip her finde ich die Idee, wie der Controller funktioniert, extrem gut. Ich finde die Trackpads, also die Touchpads sehen super spannend auf jeden Fall aus. Die vielen Knöpfe kann ich mir relativ schwierig vorstellen. Ich weiß nicht genau, wie gut es letztendlich funktioniert, weil man relativ koordiniert sein muss. Der Touchscreen in der Mitte ist eher gimmicky, aber wahrscheinlich durchaus brauchbar. Und ich bin schon durchaus gespannt, wie man eben auch gerade 3D-Spiele mit sowas spielen kann. Ich glaube, es wird eine recht große Umstellung, aber etwas, was durchaus auf jeden Fall ein Versuch wert ist und scheint tatsächlich im Idealfall eine gute Mischung aus dem Controller und Maus und Tastatur zu sein. Wie gut es letztendlich funktioniert, ist natürlich, sei völlig dahingestellt. Und ich weiß auch, dass du wesentlich skeptischer bist als ich auf jeden Fall. Was hältst du denn von der ganzen Aktion? Ja, also vielleicht erst noch zu SteamOS. Ich meine, für mich als Konsolenspieler hat das jetzt erstmal keine so großen Auswirkungen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein SteamOS natürlich dadurch, dass es auf Spielen ausgelegt ist, das ganze System dann dadurch auf Spiele ausgelegt ist, dass da natürlich die Performance eines PCs dann nochmal besser funktioniert. Ich meine, letztendlich ist ja ein OS an der Konsole nicht anders. Die Konsole soll ja gar nichts anderes tun, als eben Spiele spielen. Das bedeutet, sie können auch die komplette, sie können die komplette Software darauf ausrichten, dass alles oder die höchstmögliche Leistung in eben den Spielprozess hineinkommt. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass SteamOS auch wirklich für PC-Spieler auf jeden Fall eine willkommene Neuerung ist im Vergleich zu Windows. Zum Controller, ja. Also vielleicht erstmal zunächst zum gesamten Konzept. Also man sieht eindeutig, dass Valve mit dem Controller so gut es geht die PC und also die Maus- und Tastatursteuerung in einen Controller hinein integrieren wollte. Ich glaube, mein Problem dabei ist, dass dabei ein Produkt rauskommt, das irgendwie so versucht, beide Welten miteinander zu verbinden, dadurch aber ein Produkt rauskommt, das letztendlich irgendwie nichts Ganzes, nichts Halbes ist. Also irgendwie so ein, unfertiges Produkt möchte ich das einfach mal nennen. Also ich glaube, dass die, dass es durchaus schon funktionieren kann, also mit den zwei, wie heißt die Ding jetzt, Touchpads oder? Einfach Touchpads, ja. Ja, also dass mit den zwei Touchpads WASD sowohl und auch die Maus simuliert wird. Aber dass natürlich da, ich glaube, meine ich jetzt schon sagen zu können, natürlich niemals die Präzision von Maus und Tastatur erreicht werden kann. Das bedeutet, im Vergleich mit der normalen PC-Eingabemethode, ist es auf jeden Fall schon mal im Nachteil, meiner Meinung nach. Und absolut, ja. durch diese Designentscheidung, den Controller so zu bauen, wie man den für klassische PC-Spiele wie RTS oder Ego-Shooter am ehesten braucht, indem man den so ansetzt, beraubt man sich der Vorteile, die ein normaler Konsolencontroller eben hat. Und zwar ist natürlich nämlich so, die Aktionsbuttons liegen meiner Meinung nach nicht optimal. Also du hast zwar hinten noch Buttons, sodass du den Daumen nicht unbedingt hochheben muss, weil du hast ja vorne die vier Face-Buttons jetzt getrennt, nämlich zwei links und zwei rechts, sodass du nicht mehr sozusagen mit einem Daumen die komplette Kontrolle über die, über alle Face-Buttons hast, sondern nur noch mit beiden, beziehungsweise mit den hinteren Fingern. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so gut funktioniert und natürlich der fehlende Stick. Mag sein, dass das haptische Feedback möglicherweise gut funktioniert, aber ich glaube, ein Stick kann, also, oder beziehungsweise das Gefühl, einen Stick in der Hand zu haben, der lässt sich nicht durch haptisches Feedback ersetzen, weil natürlich der Stick noch sehr viel mehr macht, als nur, dass du das Gefühl hast, du weißt, wo der Stick gerade liegt, sondern der Stick zum Beispiel, wenn du ihn loslässt, geht er automatisch in die Nullposition, also in die Mitte zurück. Wie erkenne ich denn auf dem großen Touchpad, ob ich jetzt genau in der Mitte bin oder woanders? Also selbst wenn ich einen Kontakt dafür oder so ein Feedback dafür habe, dass ich gerade mich auf dem Touchpad befinde, frage mich immer noch, kann ich dann auch wirklich erkennen, dass ich jetzt gerade in der Mittelposition bin oder bin ich vielleicht leicht rechts oder leicht unten rechts? Ich meine, für PC-Spieler wird das wahrscheinlich keine große Sache sein, weil für WASD brauchst du ja nur vier Richtungen. Du brauchst ja an sich für WASD keine Zwischenrichtung, also keine 360-Grad-Drehung, wie du sie jetzt bei Konsolenspielen öfter mal brauchst. Und da bin ich halt dahingehend skeptisch. Ich meine, sollte ich vorhaben, PC-Spiele zu spielen, also klassische PC-Genres wie RTS, wie First-Person-Shooter, dann würde ich wahrscheinlich immer noch zur Maustastatur greifen, während wenn ich dann Spiele spiele wie Devil May Cry oder so auf dem PC, dann würde ich mir wahrscheinlich ein PC-Spiel trotzdem empfehlen, lieber ein Xbox One-Pad zum Beispiel zu holen, weil einfach die Tastenbelegung für diese Art von Spielen meiner Meinung nach wahrscheinlich sehr viel besser funktionieren wird, zumal es ja kein Digipad gibt. Das mag jetzt für viele vielleicht komisch vorkommen, das Digipad wird ja kaum noch verwendet, aber gerade das Digipad ist in vielen Situationen extrem wichtig, weswegen ja auch, also es kommt ja nicht von ohnehin, dass das Digipad vom Xbox 360 Controller so oft kritisiert wurde, weil man das Digipad halt manchmal doch noch braucht für viele Dinge. Vor allem, wenn man zum Beispiel ein Rennspiel spielt, ohne Lenkrad, ist das Digipad meistens, zumindest für mich, eingängiger, genauso wie Beat'em-Ups. Ich glaube, niemand spielt Beat'em-Ups normalerweise mit Analog-Stick, sondern wenn du ein richtig guter Beat'em-Up-Spieler sein willst, dann hast du natürlich einen Fighting-Stick, aber ansonsten eigentlich auch, benutzt auch eher das Digi-Kreuz. Also, ich sehe da viele mögliche Baustellen. Ich meine, ich habe das jetzt nicht probiert, ich will es immer viel mal eine Chance geben, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass der Controller komplett auf PC-Spiele, also auch Genres, die auf dem PC dominant sind, ausgelegt ist, beraubt er sich ja ein Großteil der Library, die du auf Steam auch hast. Also ja, also grundlegend so mehrere Sachen. Also du hast auf jeden Fall definitiv mit deinen Kritikpunkten recht. Ich bin halt der Meinung, dass der Anspruch von Valve schon relativ gut getroffen ist und ich glaube, das ist so ein bisschen was anderes, als man vielleicht so ein bisschen erwarten würde. Valve hat ja vom Prinzip her gesagt, sie wollen die PC-Erfahrung aber einfach auf dem Sofa. Viele Leute sagen, dass quasi der große Vorteil vom Konsolenspiel ist, dass man eben im Wohnzimmer sitzt, in einer entspannten Atmosphäre, auf seinem Sofa nur einen kleinen Controller in der Hand hat und dann einfach eben Spiele spielen kann, wohingegen du an deinem PC eben im Arbeitsbereich sitzt. Und darum geht es ja letztendlich. Also du hast natürlich grundlegend recht, dass ein Shooter und auch zum Beispiel ein RTS sich garantiert besser in Maus und Tastatur steuern lässt. Das ist aber grundlegend richtig, auch wenn man es jetzt einfach nur mit der Xbox oder irgendwelchen anderen Sachen vergleicht. Also ich meine, auch ein Shooter steuert sich ja unabhängig, wenn es einen Shooter auf der Xbox 360 und auf dem PC gibt, steuert sich auf dem PC mit Maus und Tastatur immer besser. Das Problem ist bloß, mit Maus und Tastatur kannst du nicht wirklich auf dem Sofa spielen. Es ist ultra unbequem, du brauchst einen Schreibtisch, eine feste Fläche vor dir, um das wirklich gut nutzen zu können. Auf dem Sofa PC zu spielen, funktioniert einfach nicht. Und da quasi eben den Kompromiss zu finden und zu sagen, diese Spiele sind derzeit auf der Konsole als Shooter, sagen viele Leute, funktionieren mittlerweile gut, sind aber trotzdem noch besser zu steuern quasi mit Maus und Tastatur, und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da Vorteile gibt für den Steambox-Controller. Und RTS sind vom Prinzip her einfach komplett nicht spielbar auf der Konsole, sodass man sagen kann, man bringt quasi die Vorteile, die der PC hat, ins Wohnzimmer, ohne den Nachteil, den man dann hätte, eben mit Maus und Tastatur spielen zu müssen, sondern mit dem besten Kompromiss, Maus und Tastatur auf den kleinsten Raum zusammenzubringen, sodass man ein ähnliches Spielgefühl hat wie bei einer Konsole. Und ich glaube, das kann durchaus erfolgreich sein. Du hast natürlich, wie gesagt, auch recht, es gibt auch einfach Genres, bei denen das nicht funktioniert. Ich glaube, das ist eigentlich das große Problem, gerade wo du Beat'em-ups erwähnt hast, das ist absolut richtig, aber ganz ehrlich, Beat'em-ups spielt auch nur mit Maus und Tastatur. Also, und da der Controller quasi der Anspruch ist, Maus und Tastatur ein Controller-Format zu sein, ist natürlich klar, dass Beat'em-ups damit völlig, also ich würde sogar sagen, die sind unspielbar damit. Ich wüsste nicht, wie man das hinkriegen sollte mit dem Controller, der jetzt hier vorgestellt wurde. Dafür nutzt du dann einfach einen normalen Controller. Aber das ist natürlich auch das Angenehme an dem offenen Standard eben. Also nichts hält dich ja davon ab, dein PC quasi auch als Konsole in Anführungsstrichen im Dings zu benutzen, im Wohnzimmer eben, wie es zum Beispiel bei mir wäre. Ich habe meinen Arbeits-PC hier stehen. Nutze ihn gleichzeitig als Steambox quasi, streame meine Sachen auf meinen Fernseher im Wohnzimmer, muss dann aber nicht meine Maus und Tastatur oder so einen Scheiß mitnehmen, sondern schnapp mir einfach nur diesen Steambox-Controller, den ich mir dazu gekauft habe, steuere damit das ganze OS und alles weitere, hab eben damit quasi den Vorteil von einem konsolenartigen Dings, und falls ich tatsächlich dann Beat'em'up zum Beispiel spielen möchte, was ja so nicht möglich wäre, dann schließe ich einfach einen Controller an, und das ist ja quasi der große Vorteil. Also als offenes System erlaubt es dir ja, einen Microsoft-Controller zum Beispiel anzuschließen. Solange es da Treiberunterstützung für gibt, wird das ja kein Problem sein, und entsprechend kannst du dann ja auch einen ganz normalen Controller mit deiner Steambox zusammen nutzen, wohingegen eben so ein Steam-Controller logischerweise natürlich nicht nur, weil Microsoft das nicht möchte, sondern einfach, weil die Voraussetzungen natürlich ganz andere sind, aber sowas ist eben nicht nutzbar mit einer zukünftigen Konsole, wohingegen eben der offene Standard von der Steambox eben erlaubt, dass man auch einen ganz normalen Controller anschließt. Aber du hast auf jeden Fall recht, es setzt sich ein bisschen zwischen die Stühle, und das haben wir ja damals schon mal gesagt, dass wir das erste Mal drüber gesprochen haben, ich glaube, das war auch hier auf dem Podcast, wir haben da glaube ich schon mal drüber geredet, dass es ein bisschen schwierig einzuschätzen ist, wer da genau die Zielgruppe ist. Es gibt für mich auf jeden Fall einiges, was daran interessant ist, und ich glaube ja auch, dass Valve, dadurch, dass sie eben alles offen gestaltet haben und vor allem mit Hardwareherstellern zusammenarbeiten, verlässt sich Valve ja nicht darauf. Also für Valve ist das keine große Investition in dem Sinne, dass jetzt zum Beispiel vergleichbar mit Sony. Sony muss mit seiner PlayStation 4 Einheiten verkaufen. Die müssen damit verdienen. Und die haben jetzt schon gesagt, sie werden mit dem 400€ Kampfpreis am Anfang Verlust machen und müssen das wieder wettmachen, indem sie PlayStation Plus Abonnements und dergleichen quasi am Anfang möglichst viele haben. Das heißt, für Sony ist das eine Sache, die müssen Einheiten verkaufen. Steam, glaube ich, kann das relativ egal sein. Linux ist ein offener Standard, da haben sie einfach dran gearbeitet und die Zeit investiert. Das wird aber auch offen und einfach und umsonst runterladbar sein, sodass sie damit eh nicht vorhaben, Geld zu verdienen. Die Steambox wird über externe Hardwarehersteller quasi produziert, sodass Valve daran wahrscheinlich verdient, aber keinerlei Ausgaben hat, grundlegend, weil es eben nur über Lizenzen läuft. Und das Einzige, wo quasi Valve wirklich produziert, das ist eben der Controller. Das heißt, der muss sich einigermaßen verkaufen. Aber für mich als PC-Spieler habe ich das Gefühl, es ist grundlegend nur vorteilhaft. Ich habe nicht das Gefühl, ich müsste mir eine Steambox kaufen, damit das Ganze weiterläuft und ich Valve unterstütze, weil ich nicht das Gefühl habe, davon hängt das Ganze ab, was den Erfolg angeht. Es reicht, wenn ich einen Controller kaufe und mir sonst das Dings runterlade und habe damit quasi eine gute Mischung, zumindest für mich, aus einer Konsole und einem PC, ohne dass ich mir extra quasi groß Hardware anschaffen muss, und ein gutes funktionierendes System, das ich auch auf dem Fernseher nutzen kann. Und das ist, finde ich, der große Vorteil. Also grundlegend die Möglichkeit zu haben, auf dem Fernseher meinen PC wie eine Konsole zu steuern und auch einen entsprechenden Controller in der Hand zu haben, um das so zu nutzen, ohne dass ich eine Maus und Tastatur brauche, aber trotzdem eben möglichst viele Sachen nutzen, die eben mit Maus und Tastatur möglich wäre. Das halte ich für eine relativ gute und schlaue Idee, und deswegen glaube ich, kann es eigentlich nur gut gehen. Es ist halt die Frage, wie erfolgreich es auf jeden Fall ist, aber ich glaube nicht, dass Valve da jetzt irgendwie, dass die Firma Valve steht und fällt mit dem Erfolg der Steambox. Ich glaube, Dafür haben sie relativ schlau die meisten Sachen ausgelagert und das Einzige, woran sie quasi verdienen müssen, ist wirklich der Controller. Und ich kann mir schon vorstellen, dass allein schon, weil das eine offene Einheit ist und ein relativ interessantes Stück Hardware, dass sich das Ding einfach verkaufen wird, so ähnlich wie das Oculus Rift oder eben wie auch mit dem Kinect damals rum experimentiert wurde, gibt es, glaube ich, genug Leute, die den Controller einfach haben wollen, um ihn auszuprobieren und dann auch bereit sind, dafür ein gewisses Geld zu bezahlen. Jetzt ist halt die Frage, wie teuer der Controller letztendlich wird. Ich glaube, grundsätzlich hast du ja recht, dass man natürlich dadurch, dass man einen offenen Standard hat, jeden Controller mit der Steambox nutzen kann. Und ich habe auch schon viele Kommentare, ich meine, ich habe ja auch gestern, bin ja nicht stillgestanden, habe auch dann im Internet mal rumgeguckt, so wie die Reaktionen auf den Controller sind. Und also zum Beispiel jetzt im NeoGAF war die Reaktion erstmal mehrheitlich eher negativ gegenüber den neuen Controller. Es gab, also die meisten Stimmen haben halt auch gesagt, ja gut, dann hole ich mir halt einen Xbox One Controller für die Steambox. Also so nach dem Motto. Ja. Ich denke, was die Zielgruppe angeht, ist es so, ich glaube wirklich, dass natürlich die Steambox sehr viel interessanter ist, natürlich für PC-Spieler, wen wundert's? Ich meine, letztendlich, das haben wir auch gestern schon gehabt, du brauchst ja letztendlich, obwohl du jetzt an sich keinen PC hast, der jetzt als Steam-Maschine gekennzeichnet ist, deine Maschine wird wahrscheinlich auf jeden Fall die Voraussetzungen erfüllen, das Gleiche können wie alle Steamboxen, die erscheinen werden. Dementsprechend ist also sozusagen die Hardware-Steambox an sich für dich uninteressant. Aber ich glaube, eben diese Möglichkeit, eben den PC besser über einen Fernseher nutzen zu können, ist natürlich vor allen Dingen natürlich jetzt für PC-Spiele interessant. Ich glaube, das Interessante ist jetzt, ist dieses Ding aber auch für Konsolenspiele interessant. Und da bin ich persönlich zum Beispiel der Meinung, also ich persönlich bin der Meinung, für mich ist die Steambox nicht interessant, weil ich eben das Gefühl habe, ich habe schon eine Konsole, womit ich den kompletten Komfort, den man bei einer Konsole hat, genießt. Und das Einzige, was man vielleicht auf einer Konsole oder auf einer Konsole vermissen könnte, sind eben vielleicht die bessere Steuerung bei FPS, sind fehlende RTS. Und wenn ich mir dann überlege, welche Hardware schaffe ich mir an, um mir eben das, was mir jetzt momentan fehlt, sozusagen anzueignen, dann würde ich eher sagen, dann rüste ich lieber meinen PC ein bisschen auf oder hole mir erstmal überhaupt einen PC, mit dem man gut spielen kann, anstatt der Steambox, weil ich das Gefühl habe, bei der Steambox ist es dann so ein, ist es so ein Hybrid. Also die Spiele, die man auf Konsolen und auf PC spielen kann, die würde ich zum Beispiel niemals auf der Steambox spielen, sondern halt eher auf der Konsole. Und dann bleiben hier eigentlich nur noch die Spiele, die PC-spezifisch sind. Und da habe ich das Gefühl, da möchte ich dann halt keinen Kompromiss eingehen, sondern möchte das dann lieber ganz haben. Ob jetzt andere Konsolenspiele zu denken, weiß ich halt nicht. Aber ja, ich meine, klar, du hast natürlich noch ein anderes Argument, die Steam-Datenbank mit seinen ganzen Steam-Sales und so weiter, könnte natürlich für manche durchaus interessant sein. Ist halt die Frage, wie sehr das jetzt als ein alleiniges Argument zieht, weil natürlich Konsolenspiele auch oft deswegen Konsolenspiele sind, weil es eben auf Konsolen bestimmte Spiele gibt, die es auch eben nicht mehr in der Steam-Datenbank gibt, egal ob es da Sales gibt oder nicht. Dementsprechend, also ich glaube, komplett von der Konsole abkommen wird man mit der Steambox wahrscheinlich nicht, das wage ich jetzt einfach mal so zu behaupten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass einige Konsolenspieler sich das zusätzlich noch anschaffen, aber ich glaube nicht, dass die jetzt sozusagen dann, dass das dann ein Zero-Sum-Game ist, also das entweder oder. Also zwei Sachen dazu. Ich glaube, grundlegend erstmal vorweg, glaube ich, das große Problem ist, dass die meisten Leute das behandeln wie eine Konsolenankündigung. Und ich glaube, das darf man nicht machen. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist, glaube ich, das große Ding, dass eben Valve keinerlei Geld investiert hat in Hardware, die sie jetzt verkaufen müssen. Das heißt also, dadurch, dass das Ganze über externe Hardwarehersteller läuft, ist das sowas wie ein Alienware-PC. Die meisten Leute kennen das, wissen, dass ein High-End Komplett-PCs quasi und die kann man einfach kaufen. Es hat jetzt aber mit Valve zum Beispiel in dem Fall nichts zu tun. Das heißt, wenn Alienware eine Steambox rausbringt, dann ist das vom Prinzip her nur ein High-End-PC, der schon dafür darauf ausgelegt ist, auch im Wohnzimmer als Multimedia-Plattform mit dem Controller genutzt zu werden. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Also ich glaube, die Sache ist einfach die, dass die Leute das so betrachten und sagen, würde ich stattdessen mir zum Beispiel keine PlayStation 4 kaufen. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Du kannst dir ruhig trotzdem eine PlayStation 4 kaufen. Ich glaube einfach nur, die Sache ist die Möglichkeit zu haben, eben die Steam, also jedes Device quasi als Steambox nutzen zu können, das die Voraussetzung erfüllt, das ist quasi die Grundvoraussetzung und ich wüsste nicht, warum es quasi negativ sein sollte, auch zum Beispiel jetzt für dich, wenn du sagst, okay, du kannst dir dann vorstellen, eher am PC zu spielen, dann finde ich das durchaus nachvollziehbar, weil du halt jemand bist, der auch PC-Spielen gewohnt ist. Ich glaube, es gibt aber auch durchaus Konsolenspieler, die jetzt sagen, okay, ich bin aber niemand, der hier mit Maustastatur am PC gespielt hat, ich bin halt eher einen Controller gewöhnt. Für die ist, glaube ich, der Übergang wesentlich einfacher zu sagen, selbst wenn ich jetzt dringend Spiele auf dem PC spielen möchte, dann hole ich mir halt einfach einen PC, aber nutze das ganze Ding quasi als Steambox, sodass ich trotzdem eine konsolenähnliche Erfahrung habe mit etwas, das aber PC-Spiele abspielt. Zweite Sache, natürlich ist es mit konsolenexklusiven Titeln definitiv so, im Gegenzug gibt es eben auch PC-exklusive Titel. Ich finde, das ist immer eine etwas schwierige Argumentation. Klar verpasse ich dann sowas wie die Naughty Dog-Titel. Aber ich verpasse ein ganzes Genre, was zum Beispiel die RTS betrifft, wenn ich keinen PC habe. Also, weißt du, das ist immer schwierig, mit Exklusivität zu diskutieren, weil es das auf dem PC logischerweise auch gibt. Und die dritte Sache quasi, die ich gerade noch erwähnen wollte, war, dass ich halt eben einfach der Meinung bin, dass es trotzdem immer noch einen Unterschied macht, dass dieser offene Standard existiert. Ich meine, da haben wir gestern auch schon drüber geredet und ich habe es gestern auch schon mal gesagt, also Joe und ich haben natürlich gestern Abend schon mal kurz drüber geredet über die Nachricht und ich habe es gestern auch schon gesagt, das ist auch eine Sache, die grundlegend gilt, die meisten Spieler sind nicht darauf erpicht, sich die selbst die meisten Möglichkeiten und Rechte rauszuholen, sondern einfach nur eine bequeme Art und Weise haben zu spielen. Das ist ja dieselbe Sache, die wir damals gesagt haben, als es diesen riesen Shitstorm wegen der Xbox One gab. Wir haben von Anfang an gesagt, das ist zwar scheiße und müsste eigentlich das Todesurteil für die Xbox One bedeuten, was da jetzt alles gelaufen ist, wird's aber nicht. Es gibt genug Leute, denen das scheißegal ist, dass Microsoft in dem Sinne am Anfang auf ihre Rechte geschissen hat und quasi einfach alles aus Consumer-Sicht alles total scheiße aufgebaut hat, ihre neue Konsole. Es wird nicht viel daran ändern, dass es trotzdem genug Leute gibt, die sich diese Konsole kaufen werden, weil das denen egal ist. Und dieser offene Standard und diese Möglichkeiten, die die Steambox quasi bietet, losgelöst eben von großen Firmen wie Microsoft oder Sony, die Gangart diktieren, das ist eigentlich ein riesiger Vorteil, der, glaube ich, aber für die meisten Spieler nicht zählen wird, weil sie ihn eben nicht als Vorteil sehen, weil ihnen das egal ist. Und ich glaube, das ist letztendlich der große Genickbruch. Ich glaube schon, dass die Steambox für viele Konsolenspieler, wenn sie mal drüber nachdenken würden, durchaus eine Alternative sein könnte, weil sie eben alles haben können, bis auf die Exklusivspiele, was eine Xbox One oder eine PlayStation 4 bietet. Allerdings in einem offenen System, das sie gleichzeitig wahrscheinlich auch noch anders nutzen können, habe ich auch schon gestern drüber geredet, wenn ich meinen PC als Arbeits-PC und als Steambox nutze, wäre es vielleicht sinnvoller, sich quasi, weil die meisten Leute eh einen Arbeits-PC besitzen, anstatt Geld für einen Arbeits-PC und eine Konsole auszugeben, einfach einen PC zu kaufen und den gleichzeitig als Steambox und als Arbeits-PC zu nutzen. Und dann eben Vorteile zu haben, wie Mods, wie ein offenes System und. Aber ich glaube, die meisten Leute werden das eben einfach schlicht und ergreifend auch aus Bequemlichkeit nicht tun, weil sie in dem Moment gar nicht interessiert, dass es einen besseren Weg gibt, weil sie eben einfach schon ihren Weg für sich gefunden haben. Was ja auch okay ist auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass das Potenzial durchaus da ist auf jeden Fall. Ja, nur zu deinen Punkten nochmal. Ich meine, klar, ich bin jetzt vielleicht aus einer Position heraus, dass ich schon Kontakt mit PC-Spielen hatte, aber ich finde es vielleicht auch ein bisschen schwierig zu sagen, ich habe halt Erfahrung mit Maus und Tastatur zu spielen. Ich glaube, jeder Mensch, selbst wenn er ohne Konsolenspiele ist, hat halt in seinem Leben schon super auf die Maus benutzt. Also ich glaube nicht, dass ein Konsolenspieler, der noch nie wirklich PC-Spiele gespielt hat, ein Problem damit hat, mit einer Maus ein Strategiespiel zu benutzen. Ich meine, das ist halt ungefähr das Einfachste, was es gibt. Ich meine, das Einzige ist, das sind halt erste... Ja. Also selbst die Tastenkürze benutzt ja nicht jeder PC-Spieler genauso gut oder genauso oft bei Strategiespielen. Es kommt ja auch immer drauf an, auf welchem Level du jetzt Strategiespiel spielst. Du kannst theoretisch auch für komplett ohne Tastatur ein Strategiespiel spielen. Dementsprechend, glaube ich, ist das da keine so große Sache, jetzt auf die Maus umzusteigen. Ich glaube, das ist eher andersrum eine sehr viel größere Angelegenheit, also von Maus auf Konsole zu gehen, weil ich der Meinung bin, dass ein Controller zu bedienen eine sehr viel mehr, sage ich mal, Fingerkoordination benötigt, als eben auf der Tastatur und der Maus vor allem der Fall ist. Die Maus ist ja ein wirklich sehr simples Eingabegerät. Da hast du natürlich absolut recht. Also das trifft natürlich jetzt auf Dings zu, auf RTS zu. Auf Shooter nicht unbedingt. Ja, auf Shooter vielleicht nicht unbedingt, auf viele andere. Allgemein die PC-Steuerung quasi, also wenn man jetzt mal überträgt, außerhalb des Genres ist es, glaube ich, schon komplizierter. Also ich glaube, ein Controller ist eingängiger. Ich glaube, wenn jeder, der das schon mal gesehen hat, jemand, der wenig PC-Spiele steht, der setzt sich ran an 3D-Spiele und versucht die Steuerung auszuprobieren mit Maustastatur, der ist die ersten 3 Stunden komplett überfordert. Das ist schon tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber klar, bei RTS hast du absolut recht. Ja. Und zum Punkt 2 zu Exklusivspielen. Also ich finde es auch da immer ein bisschen schwierig. Ich meine, klar, der PC, dadurch, dass es eine offene Plattform, da gibt es natürlich unmöglich viele Spiele drauf. Das Ding ist aber, wenn du zum Beispiel das RTS-Genre als das Genre, was zu rechterweise nicht auf den Konsolen zu finden ist, herausstellst, natürlich immer die Sache, das RTS ist mittlerweile halt ein sehr kleines Genre. Also es gibt nicht, ich glaube, in den letzten Jahren, die großen RTS-Titel, die erschienen sind, die kann man an 2 Händen abzählen, wenn überhaupt. Und im Gegensatz hast du natürlich dazu im Konsolenbereich natürlich fast den kompletten japanischen Markt. Ich muss es halt immer wieder wiederholen, aber das ist halt immer noch etwas, wo der PC halt immer noch, ja, gelinde gesagt, keine Chance hat, nämlich einen größeren ich meine, sie kriegen ja mittlerweile einen größeren Teil vom japanischen Kuchen ab, aber ist halt immer noch nur eine Kleinigkeit. Wäre natürlich auf dem PC, du hast mittlerweile sogar nicht mal mehr so viele, wenn überhaupt, exklusive Ego-Shooter. Zumindest fällt mir jetzt auf den ersten Blick oder auf den ersten Gedanken jetzt kein Ego-Shooter ein, der PC-exklusiv ist, der in den letzten Jahren erschienen ist. Außer Crysis 1. Ja, aber ich meine, fallen dir viele exklusive Konsolenshooter ein? Also ich meine, die meisten sind ja Multiplattform, absolut ja, richtig. Aber ich meine, außer jetzt sowas wie zum Beispiel Killzone, was jetzt auch... Halo, Killzone, Resistance, was gibt's denn da noch? Ich meine, ich bin jetzt kein FPS Ding. Aber ich wollte damit, ich wollte, was ich damit mit dem Beispiel nur sagen wollte, dass selbst ein, dass selbst auf dem Genre, was ja für den PC prädestiniert ist, ja nicht mal mehr PC-Exklusivität gegeben ist. Natürlich nicht, aber auch einfach nur, glaube ich, also ich meine, um das gleich, also ne, natürlich hast du da grundlegend recht, aber hauptsächlich einfach auch nur, weil es nicht gegeben sein muss beim, die Exklusivität bei den RTS entsteht ja nicht dadurch quasi, dass das jetzt quasi, ne, das ist halt ein gegebenes Muss, du kannst die Spiele nicht umsetzen, wohingegen du Shooter ja ganz ohne Probleme auf der Konsole umsetzen kannst, sodass es einfach möglich ist. Natürlich hast du grundlegend recht, dass das RTS quasi mehr oder minder tot ist, aber das habe ich ja gestern auch schon gesagt, das ist halt eine Sache, die, zum einen ist das zyklisch, ich meine, Ende der 90er Jahre war das RTS das größte Genre und Rollenspiele waren tot, heutzutage sind Rollenspiele das größte Genre und RTS sind tot, das ist eine Sache, die sich auch wieder ändert und ich glaube, natürlich wurde auch, hat das natürlich auch groß dazu beigetragen, dass es eben zu viele Konsolenspiele gibt und auf Konsolen RTS nicht umsetzbar sind. Wenn das von Anfang an die Möglichkeit gewesen wäre, wer weiß, vielleicht hätten wir derzeit immer noch eine Blüte der RTS. Nur hypothetisch gesehen. Ja, weiß nicht, also es ist immer alles schwierig. Ich finde, es ist immer alles relativ. Auch der japanische Markt, ich meine, wenn du ganz ehrlich bist, natürlich hast du recht, es kommt eher auf Konsolen raus, aber die meisten Sachen erscheinen vom japanischen Markt nicht im Westen. Sodass du quasi, also weißt du, das ist ja ein ähnlicher Vergleich. Dann hast du ja mit Konsolen im Westen das gleiche Problem, dass du mit PC allgemein hättest potenziell. Verstehst du, was ich meine? Also es ist natürlich jetzt in dem Sinne ein hinkender Vergleich, weil du... Ich meine, mir geht's bei den Vergleichen natürlich auch eher um größere Titel. Ich meine, mir ist schon klar, dass die gesamte Library des PCs natürlich unüberschaubar ist. Das ist halt der PC. Aber wenn man sich halt die ganz großen Titel sich halt anschaut, dann glaube ich halt eben, dass es da bei der PC-Exklusivität auf gar keinen Fall an das rankommt, was auf den Konsolen für Konsolen-Exklusivität geboten ist. Vor allem bei also richtigen AAA-Titeln. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich meine, einfach Titel, die jetzt zum Beispiel für Sony von Naughty Dog entwickelt werden, ist natürlich einfach eine Sache, die jetzt halt für eine Konsole exklusiv ist, mit der die meisten exklusiven PC-Titel nicht mithalten können. Einfach, weil die meisten exklusiven PC-Titel nicht dafür da sind, um eben quasi eine Marke zu festigen. Und das ist ja auch der Nachteil in dem Sinne des PCs, dass eben keine Marke dahinter steht, sondern eine komplett, der Rest der Welt quasi, ne? Ein komplett offener Standard. Sodass es da keine Zielgruppe gibt, die man für sich gewinnen könnte und für sein Produkt, in dem man exklusive Spiele hat. Deswegen gibt es auch keine exklusiven Spiele für den PC, weil eben keine Lobby existiert, die sagt, wir zahlen euch Geld dafür, wenn ihr exklusiv für den PC entwickelt. Das ist ja eine reine Developer-Entscheidung quasi. Aber ich glaube, wir kommen auch völlig ab von der ganzen Sache. Ja, genau. Ich wollte noch einen zu deinem letzten Punkt nämlich. Da wollte ich mir auch noch kurz was sagen. Und zwar, das war der Punkt mit... Ach ja, genau. Das offene System von Steam. Das ist auch etwas, da war ich mir nicht sicher, ob ich das reinbringen soll, aber ich glaube, ich bringe es einfach rein. Etwas, was mich in der Hinsicht nicht gewundert hat, aber wo man schon eindeutig sieht, woher Steam kommt. Nämlich vom PC und nicht von der Konsole. Wenn man sich jetzt nämlich mal die Steambox jetzt mal ganz genau anschaut, was also von den Features her, die sie hat. Ich meine, Family Sharing ist ja etwas, was zum Beispiel die ursprüngliche Xbox One auch haben sollte. Und was ja auch viele, oder was jetzt einige jetzt in der Diskussion auch sagen, warum regt sich eigentlich keiner über DRM auf der Steambox? Ich meine, letztendlich, auf Steam ist ja nicht das erlaubt, wofür so viele Leute auf der Xbox One gekämpft haben. Nämlich der Verkauf von gebrauchten Spielen. Und da merkt man halt einfach, dass der Verkauf von gebrauchten Spielen ist für Konsolenspieler vor allem wichtig. Das merkt man eben daran. PC-Spieler haben sich schon längst daran gewöhnt, dass es einfach so ist. Punkt. Aber jetzt erstmal nur die Sache einfach. Also das ist natürlich jetzt aber, das Problem ist, deine Argumente fußen ja auf einer falschen Annahme. Steam ist rein digital und das ist der große Unterschied. Digitale Spiele sind, obwohl es mir letztens gesagt ist, auf Konsolen anscheinend eine Zeit lang möglich war, anscheinend jetzt auch nicht mehr, aber auch digitale Spiele werden in Zukunft auf den Konsolen wie PlayStation, Xbox nicht verleihbar sein und nicht wiederverkaufbar sein. Und das ist eine Sache, die halt schon immer Standard bei digitalen Spielen war. Und Steam ist ein rein digitaler Standard. Ich bin außerdem der Meinung, das ist jetzt halt die Frage, wenn Retail-Spiele ganz normal quasi auf der Steambox laufen werden, dass du sie installieren kannst, auch ohne Steam-Unterstützung in dem Sinne, dann wirst du sie auch weiterverkaufen können. Verstehst du, wenn du sie nicht in deine Steam-Library quasi registrieren musst auf der Steambox, was ich jetzt nicht weiß, das ist jetzt reine Spekulation, wenn das so wäre, dann ist es eine ganz andere Diskussion, aber wenn das nicht der Fall wäre, dann könntest du ja die Steambox ganz normal quasi auch einfach nutzen, um Retail-Spiele zu spielen und die sind ja auch ohne weiteres weiterverkaufbar. Das ist ja eine Sache, die quasi in dem Sinne der PC wieder als Vorteil eigentlich den Konsolen gegenüber hatte, weil auf dem PC gab es nie Beschränkung oder zumindest nie große Beschränkung, was den Weiterverkauf angeht. Es gab den Online-Pass auf dem PC, das bedeutet, wenn du Multiplayer nutzen wolltest, dann musst du bei einem gebrauchten Spiel einen Online-Pass kaufen, der ist, glaube ich, 10 Euro gekostet. Und es gab diese, im ersten Jahr, glaube ich, war es so, dass du das Spiel nur viermal auf verschiedenen PCs installieren konntest und dann quasi war es konntest du es nicht mehr installieren. Aber das sind ja in dem Sinne sehr, sehr, sehr rudimentäre Einschränkungen, die man ohne Probleme ja quasi umgehen kann oder die gar nicht relevant sind, wenn man ein gebrauchtes Spiel verkaufen möchte auf dem PC. Wir reden jetzt bei Steam über rein digital. Ja, was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist ja auch der Grund, warum sich der digitale Markt, also ich bin da eben der Meinung, dass eben viele Konsolenspieler eben deswegen noch gerne sozusagen die Möglichkeit haben, Retail zu kaufen. Also ja, weswegen ich auch immer der Meinung bin, dass eine Konsole, jetzt mal die Steambox mal jetzt mal nicht als Konsole gesagt, sondern eine klassische Konsole, die komplett digital funktioniert, immer noch nicht funktionieren würde, weil einfach die meisten Konsolenspieler sich nicht mit dem Gedanken anfreunden können, komplett digital zu gehen, inklusive mir. Also nicht, dass ich jetzt keine digitalen Spiele kaufe. Ich tue das mittlerweile auch, aber ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, meine Lieblingsspiele komplett nur digital zu haben. Und ich habe immer noch das Gefühl, ich meine, die Retail-Spiele, ich verkaufe sie letztendlich eigentlich nie, aber ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich ein Spiel kaufe, möchte ich eigentlich auch die Möglichkeit haben, sie wieder weiterverkaufen zu können im Notfall. Deswegen kaufe ich momentan auch eigentlich digitale Spiele nur, wenn sie eh so billig sind, dass ich, selbst wenn, angenommen, ich würde Bioshock für 2 Euro Retail kaufen, dann würde ich es auch nicht mehr verkaufen wollen, weil ich das Gefühl habe, ich kriege dafür eh nichts mehr. Solche Spiele kaufe ich dann eben digital, aber bei den größeren Spielen habe ich immer das Gefühl, ich muss oder ich will die vor allem Retail haben. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt natürlich, du hast alles mit offenem System, sondern ob das jetzt ein Vorteil von Steam ist. Also darauf gehen wollte ich ja nur antworten, wenn du sagst, die Konsolenspieler wissen gar nicht, was sie da... Also sehen das da gar nicht als Vorteil. Ich glaube, da gibt's ja noch so andere Sachen, die vielleicht einen Konsolenspieler vielleicht dann doch eher Sorgen bereiten als eben das, was du jetzt vielleicht genannt hast. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja, absolut. Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Also ich bin ja ein offenes System kann nur mehr Vorteile haben als Nachteile. Und ich glaube, da gibt's auch kein Argument quasi dagegen, weil natürlich hat's mehr Vorteile als Nachteile. Solange niemand dagegen steht, der dir irgendwas diktieren kann, hast du alle Möglichkeiten. Und da ich davon ausgehe, dass ungefähr sämtliche Steamboxen, egal wie sie verkauft werden, es wird bestimmt auch spezielle Dings geben, also spezielle Geräte geben, die jetzt rein digital sind, aber allein schon, weil es eben möglich sein soll, mit dem Ding halt eben auch Multimedia-Sachen wiederzugeben, das Ding wird ein Laufwerk haben, solange es ein Laufwerk hat, wirst du Retail-Spiele installieren können und entsprechend ist ja auch die Steambox oder wird die Steambox ja auch auf jeden Fall zwangsläufig keine Digital-Only-Konsole werden. Das wollte ich einfach nur sagen, also weißt du, es ist halt ein schwieriges Argument zu sagen, warum regt sich niemand darüber auf, dass beim Steambox kein DRM existiert, naja, weil es halt einfach alles digital ist und das ist bei Konsolen genau dasselbe wie auf Steam. Wohingegen eben auf Konsolen mit digitalen Spielen immer noch dasselbe, also in dem Sinne ist mit Steam, mit Family Sharing ja schon ein Schritt weiter. Ich glaube, was ich ja damit sagen wollte, ist eigentlich, dass das eine Tatsache ist, dass PC-Spieler natürlich mit schon sich sehr viel eher an den Gedanken gewöhnt haben, dass einfach alles digital ist, während das, glaube ich, für Konsolenspiele noch etwas... Ja. Also, beziehungsweise das hauptsächlich digital ist etwas, was, glaube ich, für viele Konsolenspieler noch ein bisschen, ja, schwer zu verdauen ist. Andererseits natürlich auch die Sache, das ist ja eben der große Vorteil, den viele Leute ja auch nennen, von wegen Steam-Sales und so ein Gedöns. Ich meine, alle Spiele, die ich bei Steam gekauft habe, ich glaube, das teuerste Spiel, was ich jemals gekauft habe, war Skyrim mit 30 Euro, das ich einen Monat nach Start quasi im Sale gekauft habe, aber die meisten Spiele, die ich kaufe, im Schnitt wahrscheinlich bezahle ich nicht mehr als 10 Euro. Und das ist ja eben die Sache, wie du gerade schon gesagt hast, wenn du für ein Spiel nur 2 Euro im Retail bezahlst, dann würdest du es auch nicht weiterverkaufen wollen, dann ist es dir egal. Mir ist das Weiterverkaufen auch egal, weil ich für ein Mass Effect 2,75 Euro bezahlt habe. An wen soll ich das weiterverkaufen wollen? Für 2,75 Euro, dann kann ich noch 1,50 Euro nehmen oder was? Das ist halt so eine Sache quasi, die, klar, also du hast auf jeden Fall recht, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute da noch ein bisschen mit diesem rein digitalen Probleme mit haben. Ich glaube halt, du musst es mit der Steambox nicht machen, rein digital gehen. Und ich glaube, bei den Preisen ist es den meisten Leuten letztendlich auch egal. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass es definitiv Konsolenspieler gibt, die da skeptisch dem gegenüber sind. Und ich bin auch nicht 100% überzeugt, dass das mega erfolgreich wird. Ich glaube nur, die Idee ist 100% gut. Und die Umsetzung ist vom Prinzip her so, wie ich sie wahrscheinlich auch gemacht hätte. Ich meine, ich bin absolut allein, aber manchmal sitzt man ja vor solchen Sachen, zum Beispiel der 2DS und sagt, hallo, das hätte ich irgendwie, wenn ich bei Nintendo wäre, irgendwie anders gemacht. Ja gut, Nintendo ist ja wieder eine völlig andere Story, aber ja. Natürlich, aber jetzt nur vom Prinzip her, um zu sagen, wenn ich mir diese Steam-Story jetzt angucke, würde ich sagen, ich hätte das mit der Steambox wahrscheinlich genauso gleich gehandhabt und bin auch der Meinung, dass der Controller ne, so aussieht, als hätten sie genau das gemacht, was ich auch gemacht hätte. Die versuchen, die ideale Mischung aus Konsole, aus Controller und Tastatur und Maus hinzukriegen. Und entsprechend bin ich auf jeden Fall eigentlich weder positiv überrascht noch irgendwie negativ enttäuscht oder so ein Kram. Ich bin einfach nur, es ist alles so, wie ich es erwartet habe und ich finde immer noch, dass es eine gute Idee ist und bin jetzt halt mal gespannt, was draus wird. Und bin, wie gesagt, der Meinung, dass einfach Valve da nicht viel verlieren kann. Das habe ich ja gestern dir auch schon gesagt. Ich bin ja auch nicht, meine Kritik basiert nicht darauf, dass ich das Gefühl habe, das ganze Konzept ist einfach dumm oder falsch, sondern ich habe ja auch gesagt, wenn ich bei Valve arbeiten würde, was niemals der Fall sein wird, aber wenn ich bei Valve arbeiten würde, jemand hätte mir gesagt, bastel mir eine offene Konsole, die irgendwie noch, soll ich sozusagen die ganzen PC-Eigenschaften hat, die PCler haben wollen, dann hätte ich es vielleicht auch so gebaut. Ich selbst als Person hätte, während ich dieses Konzept geschaffen hätte, gedacht, dieses Konzept würde mich trotzdem nicht ansprechen. So gut ist das Konzept, was von mir gewollt wird, auch umgesetzt wird. Ja, das ist auf jeden Fall richtig, natürlich. Und das ist auch durchaus nachvollziehbar, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir müssen definitiv ins Hauptthema übergehen. Wir haben schon viel zu viel Zeit darauf verschwendet und haben quasi ein zweites Hauptthema jetzt einfach eingeführt. Passiert ja spontan mal. Als ob wir das nicht hätten erwarten können. Ja, richtig. Es war absehbar, aber naja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt in die TGS über, ohne große Umschweife. Du kannst ja einfach mal kurz sagen, was genau wir erzählen wollen, beziehungsweise, ich meine, wie gesagt, was du genau erzählen willst. Ich werde ja nur kommentieren und hauptsächlich auch selbst zuhören. Und was du alles gesehen hast und ja, in welcher Reihenfolge du die Sachen so erläutern möchtest, deine Eindrücke und die Sachen, die du eben gespielt und gesehen hast. TGS, genau. Also, ich bin seit 1,5 Wochen, wie gesagt, in Tokio und habe mir natürlich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, die mittlerweile zweitgrößte Videospielmesse nach Besuchern hinter der Gamescom, nämlich die Tokyo Game Show, zu besuchen. Und letzten Samstag war es dann soweit. Da hat die TGS dann für die Öffentlichkeit aufgemacht und ich bin dann schon in aller Frühe dann hier von Shinagawa, das ist ein bisschen südlich von Tokio, bis nach Chiba, wo die Messe stattfindet. Das ist östlich von Tokio und ich brauchte ungefähr 45 Minuten dafür. Tokio ist eine riesige Stadt, das merkt man daran immer wieder. Ich war dann auch relativ zeitig schon am Gelände, aber natürlich waren da schon super viele Leute da. Wir standen dann mitten auf so einem großen Platz und da hast du aber auch schon schnell gemerkt, dass natürlich die Japaner auf so einen Ansturm sehr gut vorbereitet sind und also es gibt überhaupt keine Möglichkeit, sich erstmal zu verlaufen oder eine falsche Schlange einzustellen, weil ja die Japaner dich so einweisen wie ein Auto bei einem Parkplatz eingewiesen. Das heißt, einfach den Menschen folgen und den Handzeichen den Leuten geben und es passiert nichts. Es ist alles wunderbar. Der ganze Platz war super gefüllt. Da hat kein Mensch mehr draufgepasst, aber da waren auch nicht mehr oder nicht weniger Menschen drauf, als draufgepasst haben. Dann standen wir da halt in der Sonne. In Tokio ist es noch relativ warm. Also ich weiß, wie es in Deutschland die letzten Tage war, aber seit ich hier bin, hat es durchgehend über 20 Grad und meistens Sonnenschein. Also es war durchaus dann auch warm da draußen in der Sonne. Und es hat dann ein bisschen gedauert, aber wurde dann auch pünktlich aufgemacht. Taschenkontrolle, da war man auch schon drin. Und da habe ich mir natürlich schnell erstmal einen Plan geschnappt, weil ich natürlich so schnell wie möglich zu dem Booth wollte, wo wahrscheinlich alle hin wollten, nämlich zu Sony. Das ist nämlich auch so eine Sache, die man sich hätte vorher überlegen können oder die man sich vorher hätte denken können. Wir haben eine Vorstellung von 2 neuen Konsolen, wovon aber nur eine aus Japan kommt und Nintendo ist völlig abwesend. Was glaubt ihr, an welchem Stand wohl am meisten los war, an welchem nichts? Also es ist der Wahnsinn. Der Sony-Stand war mit Abstand der größte Stand auf der ganzen Messe, was abzusehen war. Sie haben sich aber in Japan für ein völlig anderes Booth-Konzept entschieden als auf der Gamescom. Dazu muss man sagen, dass auf der TGS kriegt man keine Bändchen, also die handeln das dann ein bisschen lockerer, was die ganzen Age-Restrictions und so angeht. Also man muss sich da nicht nochmal extra anstellen, um sich ein rotes Bändchen für ab 18 zu holen. Dementsprechend ist es Sony auch möglich, die komplette Booth komplett offen zu gestalten und das haben sie auch gemacht. Und zwar müsst ihr euch das vorstellen, die ganze Booth ist ein riesiges Rechteck, was in 4 Abschnitte geteilt ist. Der eine kleine Teil hat sich mit der PlayStation Vita TV beschäftigt. Da konnte man sich dann hinsetzen und Vita-Spiele auf dem TV-Spiel mit dem DualShock 3. Also da wurde man dann auch von ein paar netten Frauen eingewiesen, wie das dann funktioniert. Dann gab es einen großen Teil für die Vita, einen großen Teil für die PlayStation 4 und einen großen Teil für die PlayStation 3. Und man konnte, wie gesagt, ganz einfach reinlaufen in die Booth. Es gab unfassbar viele Bildschirme und Spiele, die man spielen konnte und sich anschauen konnte. Man konnte also durch die ganzen engen Gassen gehen und den Leuten beim Spielen zuschauen. Am Anfang dachte ich aber, dass es so aufgebaut ist, dass man sich dann auch dementsprechend einfach hinter die Bildschirme anstellt, um einfach spielen zu können. Dem ist aber nicht so. Das hat auch einen Grund, weil natürlich, wenn sie das so gemacht hätten, ich meine, es waren, glaube ich, über 50 Spiele insgesamt auf der Booth spielbar, dann wäre die Booth irgendwann so voll mit Leuten gewesen, dass sich keiner mehr darin hätte bewegen müssen. Das bedeutet, das Warteschlangensystem hat nämlich völlig anders funktioniert. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, dass an allen 4 Seiten um die Booth rum waren Warteschlangen eingerichtet, schon komplett beklebt, auch mit Linien und Nummern und so weiter. Und es gab dann 3 große Anlaufpunkte, einen für die Vita, einen für die PlayStation 4 und einen für die PlayStation 3. Man musste sich dann anstellen, um ein Ticket für eines der Spiele zu ziehen, dass man auf der Konsole spielen konnte. Und dadurch, dass man natürlich um die Booth herum auch nur begrenzt Platz hat und außerdem so viele verschiedene Spiele spielbar waren, sodass teilweise 10 bis 20 verschiedene Warteschlangen in einem Bereich untergebracht werden mussten, können sie die Warteschlangen natürlich auch nicht bis ins Unendliche füllen. Sprich, die Tickets waren für bestimmte Spiele streng limitiert und man musste Glück haben, dass wenn man dran kam, gerade ein Ticket für dieses eine Spiel offen war. Ich brauche euch wahrscheinlich nicht zu erzählen, welche Spiele wahrscheinlich am beliebtesten waren. Und zwar waren das mit Abstand Dark Souls 2 bei der PS3. Es war Gran Turismo 6 auf der PS3. Es war Killzone Shadowfall, was diesmal auch spielbar war, auf der PS4. Und genau, Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich wollte mich nämlich zuerst bei Dark Souls 2 anstellen, aber habe dafür kein Ticket gekriegt. Und ich kann euch das schon mal vorwegnehmen, ich habe das ganze Wochenende kein Ticket gekriegt. Also das ist vielleicht eines der traurigsten Ereignisse auf TGS. Ich konnte Dark Souls 2 leider nicht spielen, ich konnte nur zuschauen. Auch wenn das schon cool war, aber ich hätte sehr gerne selbst Hand angelegt. Und aber man muss dazu sagen, es hat wirklich sehr gut funktioniert. Sony hat extrem viel Personal nur für diese Warteschlangen aufwenden müssen, weil man muss sich halt vorstellen, man steht halt um die Booth rum in den, keine Ahnung, als ich mich für Deep Down angestellt habe, war ich halt bei der Nummer 7. Da war es halt eine Schlange mit der Nummer 7. Daneben war halt 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und die Spiele sind ja irgendwo in der Booth verteilt. Das heißt, du stehst ja nicht genau direkt vor den Bildschirmen, sondern stehst ja um die Booth rum. Das heißt, immer wenn ein Platz frei wurde, hat dann einer, der dann dafür verantwortlich war, einen Funkspruch gekriegt und dann musste einer kommen und dich von der Warteschlange zu den Bildschirmen geleiten. Und das die ganze Zeit. Das heißt, die ganze Zeit waren überall Sony-Menschen, die die ganze Schlange oder Menschenmassen hin und her bewegt haben. Und bei der PlayStation 4 war es so, sie hatte zwei Abschnitte um die Booth herum für sich, weil das natürlich die längste Schlange war. Und da musste man immer wieder, wenn man bei der Mitte der Schlange angekommen war, musste die gesamte Schlange oder ein Teil der Schlange komplett durch die Booth auf die andere Seite der Booth gehen. Und da war auch dann immer zwei Leute, einer ganz vorne, einer ganz hinten, der dann die Gruppe durch die Booth geleitet hat. Also super viel Personalaufwand dafür, damit das so funktioniert, damit dieses Konzept gleichzeitig offen für alle, die keine Lust haben zu warten und gleichzeitig eine Warteschlange zu machen, die einigermaßen ordentlich ist, hat das so noch einigermaßen gut funktioniert, auch wenn natürlich so dadurch viele Spiele leider für mich nicht spielbar waren. Und das andere, was Gute war, ist, dass sie hatten eine Bühne auf der Booth sozusagen, wo sie dann eigentlich ununterbrochen Live-Gameplay-Demonstrationen hatten, wo dann auch die Entwickler mit dabei waren. Und sie hatten dann riesige Monitore auf allen Seiten der Booth, sodass egal an welcher Schlange du gewartet hast, du konntest immer auf den Bildschirm gucken und sehen, was gerade auf der Bühne passiert. Oder wenn du für die PlayStation 4 gewartet hast, dann standest du genau vor der Booth und konntest dann direkt auf die Bühne gucken. Sodass dann die Wartezeiten extrem angenehm waren, weil dadurch sozusagen die ganzen Gameplay-Demonstrationen, die Merlin sozusagen im Sony-Bereich in dem Theater speziell zu bestimmten Zeiten hatte, habe ich dann eigentlich die ganze Zeit, während ich gewartet habe, verfolgt, sodass ich dann immer während des Wartens irgendwas sehen konnte, wie zum Beispiel die eine Live-Gameplay-Demonstration von Killzone oder auch Metal Gear Solid 5, Hideo Kojima war auf der Bühne, eine Live-Gameplay-Demonstration von Neck, da war auch Max Herney auf der Bühne, der übrigens recht gut Japanisch sprechen kann, wie ich gemerkt habe. So war das dann einigermaßen angenehm. Ich habe auch nicht so lange gewartet, dadurch, dass die Schlangen limitiert waren. Also 4 Stunden, wie jetzt Merlin beim Sony-Stand gewartet hat, habe ich jetzt nicht insgesamt am Sony-Stand gewartet. Aber natürlich konnte Merlin dadurch auch sehr viel mehr Spiele anspielen. Aber das ist mal vielleicht zu den Spielen, die ich spielen konnte. Ich habe mich, wie gesagt, wollte mich zuerst für Dark Souls 2 anstellen, habe es nicht gepackt. Aber da ich eh schon in der Schlange war, habe ich mir ein anderes Ticket besorgt. Da habe ich mir geguckt, was habe ich denn da noch zur Auswahl. Und habe mir dann halt ein Ticket für Beyond Two Souls geschnappt. Weil es komischerweise eine recht kurze Schlange hatte, warum auch immer. Jedenfalls konnte ich dann ganz kurz einen Demo-Abschnitt spielen. Also da spielt man eben den Charakter der Charakter an Beyond, die Schauspielerin. Ich habe den Namen vergessen. Alan Page. Alan Page. Ich weiß auch nicht, wie ihr Charakter heißt. Ja, ich habe den Charakter auch noch, aber auf Alan Page genau. Spielt den Charakter, der von Alan Page dargestellt wird und man hat dann auch schon die ersten Eindrücke davon, was sich am Gameplay im Gegensatz zum Beispiel zu Heavy Rain geändert hat. Ich meine, letztendlich ist es immer noch eine Art interaktives Adventure, das heißt, das meiste funktioniert immer noch auf Quicktime-Events in dem Sinne, wobei sie da ein paar neue Quirks sozusagen reingebaut haben. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel in Kämpfen, wenn geschlagen wird, ausgewichen wird oder verteidigt wird, gibt's keine direkte Ansage mehr, in welche Richtung man zum Beispiel einen Analogstick drücken muss. Okay. Sondern das ergibt sich sozusagen aus dem Spiel selbst, sondern man merkt halt, du wirst, keine Ahnung, jemand versucht dir mit der rechten Hand eine überzuschwischen und wenn du halt nach unten drückst, dann weicht sie halt aus. Das heißt, du musst einfach kontextsensitiv selbst erkennen, in welche Richtung das jetzt Sinn macht zu schlagen. Wenn du also schlagen willst, dann schlägst du natürlich in die Richtung, in die der Gegner sich befindet. Das heißt, in dem Sinne ist es da ein bisschen offener, in Anführungszeichen. Ist natürlich trotzdem immer noch Quicktimer, aber du hast nicht mehr das Gefühl, okay, da steht das, was du drücken sollst. Möglich, dass es im Easy-Mode gibt, wo das vielleicht nicht der Fall ist, aber zumindest in der Demo-Version war das so. Man hat auch schon mal ein bisschen erkennen können, also anscheinend die der Charakter, den man spielt, die hat übernatürliche Fähigkeiten. Sie kommuniziert mit einem, ja, nicht sichtbaren, geistähnlichen Wesen, die dann sozusagen noch ein eigenes Bewusstsein hat. Und man hat dann auch die Möglichkeit, mit der eben zu spielen. Man kann mit der zum Beispiel Sachen auskundschaften, man kann mit ihrem Objekte manipulieren, man kann sogar Menschen damit manipulieren. Also man kann sich sozusagen in den Menschen hineinversetzen und den für eine kurze Zeit steuern, was man dann auch in der Demo machen konnte. Also relativ viele Mechaniken des Spiels konnte man da schon sehen. Man hatte auch eine kurze Fahrmission auf dem Motorrad. Und ich muss sagen, ich glaube, ich meine, ich war jetzt kein riesiger Heavy Rain Fan, aber ich habe es schon ganz gerne gespielt. Ich werde auch Beyond auf jeden Fall spielen. Und ich habe das Gefühl, dass die Grafik sieht gut aus. Die ganze Direction erinnert wieder sehr stark an Heavy Rain, was keine schlechte Sache sein muss. Ellen Page ist auf jeden Fall sehr gut erkennbar und macht ihre Sache auch sehr gut. Also das Motion Capturing sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es nicht zum Launch spielen, weil ich erstens nicht in Deutschland bin, aber zweitens auch nicht so viel Geld dafür ausgeben möchte. Aber ich werde es auf jeden Fall spielen und es hat auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Ja. Magst du was zu Beyond sagen oder soll ich rein? Ja, also ich meine, also grundlegend, ich habe ja Heavy Rain leider auch nicht gespielt. Ich war ja ein großer Fan des Vorgängers von beiden, dem Fahrenheit, also dem ersten Spiel in diese Richtung quasi, das Quantic Dream gemacht hat. Das hat mir extrem gut gefallen. Heavy Rain hätte mir garantiert auch mega gut gefallen, aber es war ja leider PS3-exklusiv, sodass ich das nicht spielen konnte. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf Beyond Two Souls. Also ich weiß nicht, also ich fand auch diese Direction, die man, glaube ich, auf der E3 damals gesehen hat. Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich auch so eine Art hast du dieses... Nee, also ich habe nicht das Military gespielt, sondern da man wacht in einem Zug auf und es kommen Polizisten rein, die dich durchsuchen und du fliehst dann eigentlich die ganze Zeit vor den Polizisten. Okay. Durch den Wald. Okay, das ist super cool. Das ist nochmal komplett neuer Abschnitt quasi. Das ist natürlich cool. Ja, weil das ist nämlich quasi, also diese Richtung, die es quasi dargenommen hat, fand ich auch ein bisschen merkwürdig, aber eigentlich ganz cool. Hab schon gedacht, das könnte ein bisschen actionmäßiger sein, so wie du es gerade geschildert hast. Es ist zwar trotzdem so irgendwie Quicktime, aber na, was heißt Quicktime, ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel gesagt. Wahrscheinlich, es klingt jetzt eher so, wie du es beschrieben hast, so ein bisschen wie so ein interaktiv ist schwierig, aber es ist einfach nur ein angepasstes System, das halt einfach in den Situationen dir das zur Verfügung stellt, was du in dem Moment brauchst. Ja. Zum Beispiel das Ausweichen in die Richtung und so ein Kram. Also es ist einfach kontextsensitiv. Das, was du gerade brauchst, das tut die Steuerung für dich. Und das finde ich eigentlich ein extrem schlaues Konzept für diese Spiele. Ich konnte natürlich noch nicht ausprobieren, ob ich mehrere Möglichkeiten habe. Also ob ich die Möglichkeit habe, auszuweichen oder zu blocken, weil ich natürlich nicht die Szene neu nochmal spielen konnte. Das hätte mich jetzt zum Beispiel interessiert, ob ich auch statt ausweichen hätte was anderes machen können. Das weiß ich eben nicht, aber zumindest hat sie sich eigentlich immer so verhalten, wie ich in die Richtung gedrückt habe, weil ich dann manchmal gemerkt habe, ja, das war jetzt dumm, jetzt in die Richtung zu drücken. Also dementsprechend, glaube ich, ist es schon eine ganz gute Neuerung vielleicht, um das vielleicht ein bisschen mehr Pfeffer wieder reinzubringen in diese Art des Steuerung. Ja, genau, so klingt es nämlich auch. Also es klingt ein bisschen weniger nach Quicktime und vielmehr nach einfach einer intuitiven, kontextsensitiven Steuerung. Das finde ich wesentlich cooler. Also ich meine, Fahrenheit war wahrscheinlich wesentlich schlimmer als Heavy Rain. Heavy Rain sah ja von der Steuerung auch schon so ein bisschen so in diese Richtung aus, dass du einfach in den einzelnen Situationen eben mit deinem Controller das machen konntest, was eben gerade angebracht war. Fahrenheit war ja wirklich reines Quicktime-Event und das war echt auf Dauer ziemlich anstrengend. Hab schon gedacht, dass bei Heavy Rain ein bisschen besser gelöst war und jetzt scheint es bei Beyond Two Souls definitiv auch besser zu sein. Aber das Problem ist halt, leider kann ich mich für das Spiel halt nicht wahnsinnig begeistern, weil ich es wahrscheinlich nicht spielen werde. Das ist so ein bisschen das Problem. Ist wieder PlayStation exklusiv, sodass es wahrscheinlich wieder mir vorbeigehen wird und das finde ich durchaus schade. Also ich finde die ganze Idee mit der Schauspielumsetzung schon echt sehr, sehr cool, muss ich sagen, und ich glaube, das kann ja nur gut werden. Ich meine, auch Alan Page und Willem Dafoe sind auch gute Schauspieler, von daher coole Sache auf jeden Fall. Klingt jetzt super spannend, auf jeden Fall, nach dem, was du erzählt hast. Ich bin mal gespannt, wann jetzt erste längere Gameplay-Demos nochmal kommen. Man kommt ja auch schon, ich glaube, in 2 Wochen raus, also so lange ist das nicht mehr hin. Nee, so lange ist es nicht mehr hin, nee. Genau, und dann kommen wir vielleicht, nachdem ich eigentlich jetzt schon was vorweggenommen habe, nämlich wollte eigentlich zuerst noch zur Hardware übergehen. Nämlich ich habe natürlich dann danach mich dann an den PlayStation 4 Stand gestellt und dann auch die Gelegenheit gehabt, mal den DualShock 4 in die Hand zu nehmen. Und ich muss sagen, es war ungefähr Liebe auf den ersten Griff, könnte man sagen. Also man spürt sofort, wenn man die ganzen, ich meine, ich habe jeden DualShock, den es bisher gab, schon Ewigkeiten gezockt. Das heißt, man merkt sofort, welcher Unterschied es ist. Er ist auf jeden Fall wirklich größer. Er liegt nochmal viel besser in der Hand als der DualShock 3, der ja... Ich meine, ich habe nicht so große Hände, wie jetzt zum Beispiel viele Europäer oder Amerikaner vielleicht haben. Deswegen habe ich mit der Größe des DualShocks 3 noch nie so Probleme gehabt. Aber der DualShock 4, dadurch, dass er ein bisschen größer ist, liegt schon wesentlich besser in der Hand, meiner Meinung nach. Und natürlich das Erste, was ich natürlich ausprobiere, ist natürlich die neuen Schultertasten. Und die sind genauso, wie sie beim DualShock 3 schon die ganze Zeit hätten sein sollen. Und ich meine, die Kohle ist nicht ganz so heftig wie jetzt beim dem Xbox 360 Controller, aber sie reicht auf jeden Fall vollkommen aus. Ich habe, sie kriegen sehr gutes Feedback. Die neuen Analogsticks, die halt konkav sind statt konvex, waren wie eigentlich erwartet, funktioniert es einfach viel, viel besser. Ganz einfach deswegen, weil sie auf der 360 schon besser funktioniert haben als auf der PlayStation 3. Das Digi-Kreuz funktioniert so gut wie immer. Die Aktionstaste brauchen wir gar nicht sagen. Ich habe natürlich dann auch das Touchpad ausprobiert. Ich konnte leider, dadurch, dass es kein Spiel gab, das den Touchpad in dem Sinne unterstützt, dass ich irgendwie die Bewegungssensibilität testen konnte. Die konnte ich leider nicht testen, aber ich habe natürlich auch, wie Merlin gesagt hat, mal reingedrückt und wirklich gemerkt, das kann man wirklich sehr gut reindrücken. Also nicht nur so ein bisschen, sondern auch wirklich ganz schön tief reindrücken. Hat mir also auf jeden Fall von der Ergonomie sehr gut gefallen und ich glaube, das ist wirklich genau die Weiterentwicklung, die der DualShock gebraucht hat. Ja, ich bin rundum zufrieden wirklich mit diesem Pad. Also ich freue mich schon sehr drauf, mit diesem Pad später zu spielen. Jetzt frage ich natürlich, welches Spiel ich vielleicht auf der PlayStation 4 ausprobiert habe. Und zwar war das tatsächlich Deep Down. Da war ich ganz froh darüber, dass ich dafür ein Ticket gekriegt habe, weil Merlin Deep Down auf der Gamescom nicht spielen konnte, weil es, glaube ich, gar nicht nicht mal ansatzweise anwesend war auf der Gamescom. Und, also wenn zumindest nicht, dass ich es gemerkt hätte. Ja. Und das ist noch so ein Spiel, was ich so auf der Liste hatte, ganz einfach deswegen, weil ich immer noch das Gefühl hatte, obwohl es schon als Online-Spiel angekündigt war, es sieht immer noch interessant aus, es hat irgendwie so diesen Dark Souls-Vibe und so, und da habe ich mich halt angestellt. Und ich konnte leider nur 5 Minuten spielen und es reicht nicht wirklich, um große Aussagen darüber zu machen. Was feststeht ist, also man konnte einen Charakter sich kurz bauen mit Fähigkeiten, mit Magie. Aber Bewaffnung war immer gleich, also du konntest nur einen mit einem zweihändigen Speer spielen, der halt durch diesen kleinen Dungeon läuft. Und der Dungeon ist wirklich super klein, also du hast nicht wirklich viel gesehen, es liefen auch nur die Standardgegner rum, die man auch bisher schon in den Gameplay-Demonstrationen gesehen hat. Und man hat wie bei Dark Souls auch bei R1 und R2 eine leichte oder eine starke Attacke. Und man kann auch per Knopfdruck auf Dreieck zum Beispiel Fähigkeiten einsetzen oder mit Knopfdruck auf Viereck Magie, um diese Gegner zu besiegen. Was mir so ein bisschen gefehlt hat beim Kampfsystem war, also ich hatte irgendwie keine Möglichkeit zu blocken und auch ich konnte auch nicht wirklich wegrollen. Das könnte natürlich daran liegen, dass die ganze Steuerung mir auf Japanisch präsentiert wurde und ich natürlich mein Japanisch nicht bei weitem nicht gut genug ist, um alles lesen zu können. Ich habe natürlich alles irgendwie ausprobiert, aber irgendwie hat das nicht irgendwie so funktioniert. Ich habe relativ oft Schaden gekriegt, weil ich das Gefühl hatte, ich kann den Charakter einfach nicht schnell genug wegbewegen und ich krieg den Gegner auch nicht gestunt, wenn ich ihn mit leichten Attacken treffe, was ein bisschen nervig war und ich das Gefühl hatte, das Kampfsystem wirkt noch nicht so gut. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass ich einfach, ja, essentielle Teile der Steuerung nicht verstanden habe. Es hat sich auf jeden Fall aber schon anders gespielt als Dark Souls, ganz einfach deswegen, weil man durch diese ganzen Magiefähigkeiten sehr viel mehr, also klar, du hast bei Dark Souls auch Magiefähigkeiten und so, aber du hast relativ wenig in dem Sinne Abilities, die jetzt sozusagen deine Schwertkunst jetzt betroffen haben. Also du kannst halt nicht deinen Speer plötzlich nehmen und irgendwie zweimal um dich herum wirbeln und dabei Gegner und dabei Flächenschaden machen und so. Das kannst du bei Dark Souls halt nicht. Dementsprechend ist es da schon ein bisschen mehr wie ein klassisches Action-RPG. Aber wie gesagt, die 5 Minuten waren viel zu kurz, um darüber eine Aussage machen zu können. Das Einzige, was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, dass dann im Hintergrund immer wieder eine Frauenstimme dann man hört immer wieder so eine Frauenstimme, die dann sagt, ja, hab keine Angst, dein Bruder ist da und so weiter. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, das Spiel spielt ja anscheinend in der Zukunft und es geht dann irgendwie darum, dass man in Erinnerungen von Menschen rein kann. Also hat anscheinend so ein bisschen so ein Assassin's Creed Vibe. Wie das dann genau funktioniert, weiß man noch nicht. Und was auf der TGS jetzt auch mittlerweile bekannt ist, es wird ein Free-to-Play-Game sein. Also jeder, der sich eine PlayStation 4 kauft, wird das Spiel spielen können. Mich hat das gezeigt bis jetzt noch nicht überzeugt. Ja, wie gesagt, nur 5 Minuten gespielt, aber ja. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Also, Atmosphäre ist cool, aber der Rest ist, weiß nicht, noch nicht greifbar für mich, um es so zu sagen. Ja, also Deep Down war auch eins der spannenden Sachen, die jetzt auf jeden Fall noch mich von der TGS interessiert haben. Deswegen extrem cool, dass du das auf jeden Fall auch angucken konntest und sogar spielen konntest tatsächlich. Ich bin auch auf jeden Fall super gespannt. Ich meine, jetzt von dem, was du gesagt hast, klingt es auch ein bisschen, also ich hätte auch ein bisschen dieses Dark Souls-Feeling erwartet. Ich meine, es ist wahrscheinlich ein schwieriger Vergleich. Dark Souls ist so ein, sagen wir mal, eigenständiges Spiel. Das ist halt, ne, lässt sich eh schwer auch vom System her mit vielen anderen Spielen vergleichen und es macht schon mehr Sinn, dass es eher so ein Action-RPG-System ist. Vom Setting her finde ich es immer noch mega spannend und jetzt bleibt mir abzuwarten. Ich meine, andererseits, einfach schon cool, dass man jetzt schon spielen konnte. Wer weiß, hat auch alles noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ich meine, gab es schon irgendwie einen Veröffentlichungstermin? Es wurde ja erst vor kurzem angekündigt. Und genau, es gibt ja auch noch keinen Veröffentlichungstermin, sodass man quasi gar nicht weiß, wann das rauskommt. Es ist wahrscheinlich also noch in einem ziemlich frühen Stadium. Und entsprechend ist es jetzt nicht verwunderlich, dass da wahrscheinlich viele Dinge einfach noch nicht so 100% funktioniert haben, vielleicht auch, wie sie letztendlich funktionieren werden. Trotzdem cool, dass man es schon mal spielen konnte. Ich meine, es ist wahrscheinlich trotzdem auch für dich und Ausprobieren des Controllers eigentlich ein gutes Spiel gewesen, oder nicht? Ja. Gute Plattform zu probieren. Ich hätte da beim ersten Ausprobieren natürlich gerne mehr Zeit gehabt, aber die hatte ich dann, als ich dann das zweite PS4-Spiel angespielt habe, was ich dann anspielen konnte. Also ich hätte mich ja gerne für Killzone Shadowfall auch angestellt, ganz einfach deswegen, weil ich gerne die Grafikpracht selbst beim Spielen erlebt hätte. Ich habe es auf der großen Leinwand schon bei der Gameplay-Demonstration gesehen und ich kann Merlin dann nur zustimmen. Also Killzone Shadowfall sieht fantastisch aus. Absolut fantastisch. Ja. Und da auch in der Gameplay-Demo der Typ zweimal gestorben ist, war das auch auf jeden Fall Live-Gameplay. Es sah fantastisch aus, ist definitiv das bestaussehende Spiel auf der PS4. Aber das, was ich gespielt habe, war Neck. Ich glaube, das hat Merlin auf der Gamescom auch nicht gespielt. Nee. Ich hätte gekonnt, aber ich wollte nicht. Ja, eben, dementsprechend hat es ganz gut gepasst. Also ich habe mich dann für Neck angestellt, weil ich gedacht habe, wenn ich die Auswahl habe zwischen, ich glaube, Resogun und noch einem Indie-Spiel und Neck, dann will ich dann vielleicht doch lieber Neck spielen. Und habe mich dann da angestellt, hatte dann auch 15 Minuten Zeit, mich da hinzusetzen und Neck zu spielen, was auch ganz cool war. Also zum Spiel vielleicht selbst. Also man merkt schon, dass das Spiel auf jeden Fall in allererster Linie für Kinder konzipiert ist. Es ist nicht wahnsinnig schwierig, die Kombos und die Gegner, die hat man relativ schnell platt gemacht, wenn man einigermaßen mit Plattformern und so vertraut ist. Und man konnte drei verschiedene Levelabschnitte spielen. Also einmal, wo man Neck in seiner Normalform spielt und durch die Straßen hüpft und man dann schnell die grundlegenden Sachen beigebracht bekommt, also Doppelsprung, wie man attackiert, welche Sachen man kaputt hauen kann. Das Spannende nämlich an Neck ist nämlich, dass der kleine Roboter sich nämlich sozusagen Schrottteile sich zusammen, also wenn Schrottteile irgendwo rumliegen oder wenn er Sachen kaputt macht, wo dann Schrott entsteht, kann er das benutzen, um sich eben größer zu machen. Und je größer wird, desto mehr Schaden macht er natürlich und desto mehr hält er auch aus. Es spielt sich super einfach, also ich glaube, wenn ich ein paar Jahre jünger wäre, wäre ich auf jeden Fall super begeistert von diesem Spiel gewesen. Spielt sich wie ein sehr gutes 3D-Jump'n'Run. Ich meine, Mark Cerny hat auch schon mit Crash Bandicoot und so oft bewiesen, dass er sowas kann. Grafisch natürlich haut es keine Bäume heraus, aber das haben wir ja schon bei der PS4-Präsentation damals gesagt, dass es vielleicht nicht das beste Spiel war, um als allererstes PlayStation 4-Spiel präsentiert zu werden. Aber ja, gut, man hat dann noch andere Sachen gesehen, also zum Beispiel, dass man dann auch, dass es da auch ein paar Schleichabschnitte in Anführungszeichen gibt, wo man dann als Neck dann, ich weiß nicht genau, wie das jetzt storymäßig eingebunden wird, aber er kann seine Form so verändern, dass er dann ist er plötzlich durchsichtig und kann dann durch Laserbarrieren durchlaufen und so weiter und kann sich dann hinter der Laserbarriere wieder zusammensetzen. Man hatte dann auch im dritten Abschnitt dann die Möglichkeit, als ganz großer Neck zu spielen und gegen andere große Mechas zu kämpfen, beziehungsweise gegen riesige Panzer. Man kann Autos und andere Gegenstände, die in der Umgebung liegen, aufheben und werfen, was man auch teilweise muss, um mal Flugzeuge niederzuwerfen. Also man hat da in dem Abschnitt so ein bisschen das Gefühl, man spielt halt Godzilla, ungefähr. Geil. Um das so zu sagen. Also es hat schon durchaus Spaß gemacht. Es wird jetzt wahrscheinlich kein Spiel sein, das jetzt, was ich mir jetzt unbedingt auf der PlayStation 4 kaufen wollen würde. Aber ich denke, für die jüngeren Generation unter uns ist es dem auf jeden Fall ein Spiel, was im Launchlineup drin ist, was auf jeden Fall super interessant ist. Und ich hatte da, wie gesagt, die Möglichkeit, noch mehr von der Steuerung auszuprobieren und hatte da auch wieder das Gefühl, der DualShock 4 liegt einfach super in der Hand und es funktioniert einfach super, egal was man damit spielt. Also jetzt natürlich RTS und so ausgenommen, aber die wollen man ja auch nicht auf der PlayStation 4 spielen. Also es war auf jeden Fall ganz gut spielbar, aber wird jetzt niemanden, glaube ich, von uns vom Hocker reißen. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, du hast schon recht, würde wahrscheinlich niemand von uns beiden riesig interessieren, aber also es sah auf jeden Fall von Anfang an relativ cool halt. Also ich meine, ich glaube, das große Problem war halt wirklich, dass ich war von Anfang an ein bisschen enttäuscht vom Spiel, weil es halt das erste Spiel, was ich auf der PlayStation 4 gesehen habe, wie du schon gesagt hast. Und was wir alle als erstes auf der PlayStation 4 gesehen haben. Richtig, genau. Und dafür war es dann halt doch eine ziemliche Enttäuschung. Aber so insgesamt glaube ich, das ist schon ein ganz nettes Jump'n'Run. Ja, und der Mark Cerny hat ja auch Ahnung davon, von daher passt das, denke ich, schon. Und ich meine, DualShock 4 ist jetzt echt halt auf jeden Fall nochmal, es ist vom Prinzip her ja wirklich genauso. Also das Lustige ist ja, ich habe halt kaum Erfahrung mit den alten DualShocks, sodass alles, was ich das letzte Mal gesagt habe, war so Sachen, die ich mir gedacht habe, aber ich war mir bei nichts so hundertprozentig sicher, wo ich sagen konnte, so von wegen so, weißt du, so wie es bei dir ist. Du nimmst ihn her und sagst, okay, der ist immer viel größer, liegt viel besser in der Hand. Ich hatte einfach nur dieses Gefühl, aber hab gedacht, naja, gut, ich habe den so selten in der Hand gehabt, keine Ahnung. Aber es ist gut, dass du das alles so bestätigst, wie ich es damals auch gesagt habe. Ich meine, es ist ja auch gut, das so zu hören, weil natürlich Leute, die vielleicht zum ersten Mal eine PlayStation-Konsole kaufen, wissen dann aus deiner Erfahrung, er fühlt sich auch beim ersten Anfühlen schon gut an, während jemand, der schon lange PlayStation-Erfahrung hat, aber eben auch weiß, der neue Controller ist auf jeden Fall nicht schlechter geworden, sondern eher besser. Ja, auf jeden Fall. Und ist er definitiv, also ich habe auch das Gefühl, er liegt viel besser an Herd. Und es ist halt wirklich ein bisschen so diese Mischung, habe ich, wie gesagt, das Gefühl aus dem Xbox-Controller, was jetzt irgendwie so in der Hand liegen und so angeht, und dem PlayStation-Controller. Da kannst du ja gleich, wenn jetzt bei Sony vielleicht nichts mehr ist, dann auch gleich was zu Genau, Microsoft-Controller das wollte ich jetzt sagen, eh machen, weil ich bei Sony jetzt damit eigentlich fertig war. Dann bin ich nämlich, um ein bisschen Luft zu schnappen. Es ist alles ein bisschen fies gegenüber Microsoft, aber ich kann nichts dafür, es war einfach so. Zum Microsoft-Stand ja, gegangen, weil der Microsoft-Stand zwar nicht der kleinste war, sondern schon recht groß war, aber relativ, ja, spärlich besucht war, mal sozusagen. Sodass man da auf jeden Fall sehr gut durchatmen konnte. Und man hat, und komischerweise auch die meisten Menschen, die dann da in den Warteschlangen standen, waren dann auch irgendwie Westler. Sodass man wirklich sagen kann, die Japaner scheren sich nicht wirklich um die Xbox One oder Xbox 360. Ja. Die einzige Schlange, die wirklich durchgehend immer voll war, war Titanfall. Ja, da muss man einfach sagen, ich glaube, da funktioniert das Prinzip Mech bei Japanern wahrscheinlich doch. ja. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass das dass bei Microsoft stand eine sehr hübsche Dame neben einem Modell des von einem Titanfall Mecher stand und die ganze Zeit ganz viele Fotografen drumherum waren. Jedenfalls war ich dann dort und habe mir gedacht, ja, wenn ich jetzt eh schon da bin, dann kann ich mich ja auch irgendwo anstellen und mal den Xbox One Controller ausprobieren. Und wie gesagt, Titanfall war mir dann zu lang, dafür, dass mich das Spiel eigentlich nicht interessiert und dafür, dass die anderen Schlangen für Xbox One Spiele eigentlich fast nicht vorhanden waren. Ich habe mich dann bei Rise angestellt. Ich hätte mich auch bei Yaiba, dem Ableger von Ninja Gaiden, anstellen können. Hätte mich nicht mal warten müssen. Aber ich habe mir gedacht, ich will jetzt vielleicht doch lieber mal Rise ausprobieren und mal schauen, was jetzt da wirklich Sache ist, auch wenn Merlin das ja schon angespielt hat. Und ich kam auch tatsächlich nach 20 Minuten schon dran, habe mich in der Schlange dann auch mit einigen Briten unterhalten, die da in der Schlange standen und sich darüber aufgeregt haben, dass niemand ihnen das Warteschlangensystem bei Sony erklären konnte auf Englisch und sie dann hilflos irgendwo hin und her gelaufen sind, keine Ahnung hatten, was los ist. Jedenfalls hatte ich dann die Möglichkeit, Rise zu spielen mit einem von ihnen im Coop, und es war wahrscheinlich die gleiche Demo, die ich mit Merlin auch spielen konnte, nämlich in dieser Arena. Aber zuerst mal zum Controller. Also der Xbox One Controller liegt ebenfalls gut in der Hand. Also habe ich eigentlich auch so erwartet, weil es nicht so viele Änderungen gab. Er ist von der Größe her, glaube ich, recht ähnlich noch wie beim 360. Ähnlich so groß wie die PlayStation 4. Die ganzen Buttons fühlen sich immer noch genauso gleich gut an. Nur dass das Digi-Kreuz eindeutig sehr viel besser ist, auch wenn es immer noch ein bisschen wackeliger ist als das von der PlayStation 4. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass das Digi-Kreuz bei Microsoft-Controllern diesmal nicht schlecht ist, aber auf jeden Fall immer noch, da ist noch Luft nach oben ein bisschen auf jeden Fall. Und bei den Schultertasten, ich weiß nicht, ich habe es jetzt beim Spiel, es kann auch sein, dass ich vielleicht dann vorher schon den DualShock 9 den Platz wieder gewohnt war. Ich habe das Gefühl, dass die Schultertasten beim Xbox One Controller im Vergleich zum 360 Controller ein bisschen enger zusammenliegen. Zumindest hatte ich dann das Gefühl, ich musste jetzt den Mittelfinger und den Zeigefinger ein bisschen weiter nach vorne schieben, was am Anfang ein bisschen ungewohnt war. Könnte es auch daran liegen, dass ich natürlich jetzt sehr lange mit der 360 gespielt habe und dementsprechend natürlich den 360 Controller sehr arg gewöhnt bin. Ist wahrscheinlich nur eine Gewöhnungssache, nur so eine Sache, die mir da so ein bisschen aufgefallen ist und ich ein bisschen Stirnrunzeln gekriegt habe, ob das jetzt irgendwie unangenehm ist oder nicht. Ich fand es nicht direkt unangenehm, aber ich fand es am ersten Augenblick erstmal ein bisschen, anders. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, ob das jetzt wirklich so der Fall war oder nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwas Schwerwiegendes ist. Also ich bin eher wahrscheinlich war es wirklich einfach so, dass ich einfach das nicht gewohnt war, dass es einfach ein bisschen weiter nach vorne gezogen wurde. Also an sich funktioniert der Xbox One Controller sehr gut. Also ich hatte jetzt auch beim Rise Spielen keinerlei Probleme. Ich bin an jede Taste sehr gut gekommen, und ich meine, Rise ist ja auch so ein Spiel, wo man zum Glück auch relativ viele Tasten dann auch verwenden konnte. Ja, bin auch mit dem Pad zufrieden. Also ich muss eigentlich sagen, ich glaube, egal für welche Konsole man sich entscheidet, ich glaube, wir haben zwei sehr gute Gamepads, und ich denke vor allem, das wird vielleicht auch für PC-Spiele interessant, weil der Xbox One Controller mit Sicherheit den Xbox 360 Controller ablösen wird, was so Controller für PCs angeht. Und ich denke, damit macht man auf jeden Fall keinen Fehler. Zu Rise vielleicht noch. Ich habe es jetzt angespielt und ich muss sagen, meine, ja, was heißt Befürchtung? Eigentlich hat sich das so ein bisschen bestätigt, was ich mir eigentlich schon gedacht habe, wie das Spiel funktioniert. Man merkt dem Spiel an allen Ecken und Enden an, dass es mal ein Kinect-Spiel war. Die Kombos gehen super leicht von der Hand, und die Execution Moves sehen auch eigentlich recht cool aus und so. Allerdings, ich meine, es kommen halt drei Barbaren auf einen zu, man schlägt 4-5 Mal zu, alle drei könnte man jetzt theoretisch eine Execution machen. Man drückt auf B, es schaut sich das an und spätestens nach 50 Gegnern ist das alles ein bisschen langweilig. Also man denkt sich dann halt, naja, wo ist denn da das Erfolgserlebnis, so eine Execution-Mode gemacht zu haben? Weil ich mache ja letztendlich nichts anderes als dreimal denselben Knopf drücken und dann auf B. Und dann halt irgendwelche Knöpfe und dann macht er irgendwas Cooles. Also zumindest hätte ich mir dann vielleicht doch eher gewünscht, wenn man sich zumindest die vielleicht durch coole Kombos oder so verdienen kann. Aber ich meine, viele Kombos kann man bei dem Spiel halt nicht machen. Selbst in God of War zum Beispiel als Vergleich, was schon nicht so Kombo-intensiv ist, wie es zum Beispiel an Devil May Cry ist, hat sehr viel mehr Möglichkeiten und hat man ein sehr viel größeres Erfolgserlebnis, wenn man es schafft, sehr viele Gegner auf engem Raum, vielleicht auf eine ja speziell stylische Art und Weise zu erledigen. Diese Art von, sag ich mal, Befriedigung habe ich bei Rise nie gespürt. Ist fast noch stupider als Dynasty Warriors, so blöd es klingt, aber hat auf mich in der Form überhaupt keinen Reiz ausgeübt und ich werde Rise, das kann ich jetzt schon sagen, mit Sicherheit nicht nachweinen. Zumindest solange ich keine Xbox One habe. Man möchte es ja nicht ausschließen für die Zukunft, aber in der näheren Zukunft werde ich es auf jeden Fall nicht vermissen, dass ich Rise nicht spielen kann. Ja, wie war es denn bei dir? Jetzt ist es jetzt eigentlich so, wie ich das damals gesagt habe. Ich hatte ja das Gefühl, dass man einfach, dass es zwar so Quicktime-Event-mäßig aussieht, aber dass es völlig egal ist, dass du einfach auf die Taste hämmerst und du kannst, sobald du B gedrückt hast, um in diesen Execution-Modus reinzukommen, kannst du es nicht mehr verkacken. Du musst einfach irgendwas drücken. Ja, man merkt nur, es wird langsamer und der Gegner leuchtet auf. Und dann habe ich einfach irgendwas gedrückt. Und er hat dann halt irgendwas Cooles dann gemacht. Okay, gut. Das heißt, das hat also wirklich überhaupt nichts damit zu tun, weil ich glaube, es leuchtet sogar auf, dass du weiter B drücken sollst. Und ich bin auch der Meinung, ich habe zwischendurch mal was anderes gedrückt als B und es hat trotzdem funktioniert. Ich meine, das kann tatsächlich ein Teil der Demo sein, nur weil es dann eben schnell gehen muss und die Leute gut durchkommen. Aber da hatte ich auch das Gefühl, okay, es ist relativ egal, was ich jetzt mache. Sobald ich im Execution-Modus drin bin, muss ich einfach nur irgendwas drücken und dann passiert das alles schon, so wie es sein soll. Und selbst wenn du nichts drückst, der Gegner stirbt trotzdem. Also echt? Ja. Okay. Also kriegst du ein bisschen weniger Punkte. Also Ich hab ja nichts dagegen, so ein System zu haben, wo du irgendwie für coole Exekutionen oder sonst was belohnt wirst. Allerdings sieht das dann zum Beispiel bei einem Devil May Cry so aus, dass du erstmal dafür arbeiten musst, erstmal dann so eine Punktzahl erreichen zu können. Also es reicht nicht einfach nur, einen Knopf zu drücken und dann irgendwas, sondern mein Devil May Cry, da chainst du halt alles Mögliche aneinander, bis du mal irgendwann dieses scheiß Triple S hinkriegst. Und das passiert bei mir noch nicht so oft. Aber wenn du es dann erstmal geschafft hast, gefühlt, das war jetzt echt cool. Davon würde ich jetzt gerne, das wäre so ein Moment, da würde ich jetzt gerne die letzten 3 Minuten hochladen und mir nochmal anschauen, ohne den Stress zu haben, gerade wirklich voll dabei sein zu müssen, sondern wirklich das mal zu genießen. Das Gefühl stellt sich bei Rise nie ein. Also, keine Ahnung. Also, ich bin ja wirklich ein Fan von solchen schnellen Action-Schnetzeleien, aber nicht so. Ja, ich war ja auch nicht so begeistert. Ich meine, da sind wir uns dann ja einig. Genau. Ja, das so viel jetzt vielleicht mal zu den Big Two. Vielleicht jetzt nochmal kurz, weil wir vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit haben, nochmal kurz zum Rest der Messe, was ich so alles gesehen habe. Ich werde jetzt nicht mehr auf alles genau eingehen, aber wer ungefähr so alles vertreten war. Also natürlich die ganz großen japanischen Gewichte waren natürlich alle vertreten. Capcom war da, Square Enix war da. Bandai Namco hat einen riesigen Stand, Sega natürlich, wo Atlus übrigens noch nicht dabei war, da habe ich mich zuerst geguckt, ob Atlus vielleicht ein Eigenstand oder bei Sega ist, ich glaube, das war zu kurz davor, als dass Atlus sich noch irgendwie in den Sega-Stand hätte mit reinstellen können. Es gab also nichts von Atlus zu sehen, leider. Auf dem Sega-Stand waren rein nur Sega-Spiele zu sehen. Ich meine, auch ein paar westliche Großentwickler waren natürlich da, also EA war natürlich da. Vergesst, was ich gesagt habe, EA war da. weil die meisten Spiele von den anderen großen Publishern, entweder zum Beispiel Ubisoft war gar nicht da, die Spiele von Ubisoft, die man spielen konnte, wie zum Beispiel Assassin's Creed 4, wurden dann direkt von Sony sozusagen übernommen. Und zum Beispiel die großen Spiele von Activision Blizzard werden halt von Square Enix gepublished. Dementsprechend hat man halt Diablo 3 oder Call of Duty Ghosts bei Square Enix gesehen. Woran man sich als Spieler auch erstmal gewöhnen muss, beim Square Enix schon Call of Duty Ghosts plötzlich vor sich zu haben. Und genauso komisch war es, als ich bei Capcom vorbeigelaufen bin. Da war natürlich Sengoku, Basada 4, Monster Hunter 4 ein ganz großes Ding auf der Messe natürlich, obwohl es jetzt letztens rausgekommen ist. Aber du bewegst dich dann am Capcom-Stand hin und her und plötzlich landest du bei Rockstar. Weil GTA 5 in Japan anscheinend von Capcom gepublished wird. Also, das sind also Dinge, daran muss man sich in Japan halt einfach gewöhnen, wenn man da halt in einer Gaming-Messe unterwegs ist. Sehr amüsant auf jeden Fall. Und man merkt natürlich, dass die ganz großen Dinge auf der Messe sind natürlich allesamt Spiele, die jetzt vielleicht im Westen nicht so groß werden. Also zum Beispiel God Eater 2 war ein Riesending bei der Bandai Namco, beim Bandai Namco Stand. Es war wahrscheinlich sogar das größte Spiel, was sie am Stand haben. Und ich meine, God Eater kennt im Westen kein Schwein, weil God Eater 1 auf der PSP nie im Westen erschienen ist. Godita 2, was habe ich noch? Monster Hunter 4 habe ich ja schon erwähnt. Dann auch Nihon Falcon war auch da. Kennen manche vielleicht als Entwickler von Ys und eben The Legend of Heroes. Und der neueste Teil der Legend of Heroes-Reihe ist rausgekommen. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das in Japan so ein großes Ding ist. Ich meine, ich wusste schon, dass es ein großes Ding ist, weil es schon so viele Teile davon gibt. Aber die Schlange war einfach so ewig lang, dass sie einfach durch die halbe Halle ging, hatte ich das Gefühl. Also, ich meine, Japaner stellen sich zumindest immer so an, dass es halbwegs ordentlich aussieht und die Leute dann auch noch, also das ist auch lustig. Wenn es halt keine Seile gibt, dann gibt es halt Menschen, die Seile um Menschen machen. Also da stehen halt Menschen von Nihon Falcom und haben ein Seil in der Hand und stehen da, um ja, eine imaginäre Schlange halbwegs anzudeuten. Es war anscheinend auch ein Riesending, also es erscheint für die PlayStation 3 und für die Vita super viele Menschen an den Stand gesehen. Da konnte man sich auch Taschen holen, die geleuchtet haben, aber die wären mir dann doch zu nervig gewesen, weswegen ich sie nicht mitgenommen habe. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen angespielt. Ich glaube, zu den meisten brauche ich nicht so viel sagen. Ich meine, FIFA 14 habe ich mal kurz angespielt, weil man nicht warten musste. Final Fantasy 10 HD habe ich noch kurz angespielt, weil ich nochmal auf gut Glück mich bei der PS3-Linie angestellt habe, um vielleicht Dark Souls 2 spielen zu können. Das wieder nicht gepackt habe und dann eigentlich fast nichts mehr übrig war, außer Final Fantasy 10 HD. Was eigentlich sinnlos ist, weil ich habe Final Fantasy 10 schon mal durchgespielt. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht sagen kann, ist, ja, es sieht wirklich besser aus. Es ist nicht nur ein Upscale, sondern sie haben wirklich die Charaktermodelle komplett neu überarbeitet und so. Also es ist auf jeden Fall schon aufwendiger als die bisherigen HD-Remakes. Das sieht man eindeutig. Und dementsprechend können Fans von 10 und 10.2 durchaus zugreifen. Das kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Ich habe Gundam Breaker auf der Vita gespielt, ein Gundam-Spiel, in dem es darum geht, dass man sich aus verschiedenen Teilen, also eigentlich ist es ein Gundam-Spiel, was vor allem diejenigen interessieren könnte, die gerne Gundam-Modelle bauen, weil man sich nämlich aus ganz vielen Einzelteilen sich seinen eigenen Gundam zusammenbasteln kann. Das heißt, man hat nicht nur vorgefertigte Gundams, sondern man baut sich aus Einzelteilen den eigenen Gundam zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein großes Ding in Japan ist. Ich meine, als ich heute zum Beispiel in Akihabara unterwegs war, wenn du da in den Stockwerken bist, wo sie nur Gundam-Kram haben, du kannst so viele Kleinteile, Ersatzteile, Plastikteile kaufen. Es gibt so viele Leute, die da dran stehen. Also ich glaube, das ist ein Riesending und ich habe mich ehrlich gesagt auch nur angestellt, weil es eine coole Tasche dazu gab, nämlich Gundam-Fans, wie das sagen, ist eine große gelbe Haro-Tasche. Haro ist so mehr oder weniger das Maskottchen von Gundam und ich habe super viele Leute damit rumlaufen sehen. Ich wollte die unbedingt auch haben, deswegen habe ich mich da angestellt und das einfach mal gespielt. Das spielt sich ja auch ganz ganz cool, also sehr angenehm. Ich meine, es ist kein Zone of the Enders, aber ich habe schon schlechtere Mecha-Spiele gespielt und die ganze Customization sieht, wie gesagt, sehr interessant aus. Also es wird wahrscheinlich nicht rüberkommen, aber ich glaube, Japanischkenntnisse sind nicht so wichtig bei dem Spiel, weil Story scheint das Spiel eh nicht zu haben. Also kann man wahrscheinlich sogar als Nicht-Westler, Nicht-Japaner einfach importieren und einfach auf Japanisch auf der Vita spielen. J-Stars Victory habe ich noch bei Bandai Namco gespielt. Ja, so eine Art, bisschen wie Dragon Ball Z Tenkaichi, wenn das hier jemand kennt. Also Beat'em-up in 3D-Umgebung, wo mehrere gegen mehrere spielen. Es ist anlässlich des, ich weiß nicht mehr, wie viel jährige Jubiläums von der Shonen Jump, das bekannteste Shonen-Magazin. Und die bisherigen Charaktere sind allesamt bekannte Charaktere aus den bekanntesten Mangas und Anime-Serien. Son Goku aus Dragon Ball, Naruto, Ichigo aus Bleach und so weiter. Und das habe ich auch mal angespielt, weil ich sogar glaube, dass es relativ gute Chancen hat, in den Westen zu kommen. Spielt sich ja eigentlich ganz lustig. Also ich kann mir vorstellen, dass das im Multiplayer extrem viel Spaß macht, mit den Charakteren zu spielen. Sie haben die Charaktere extrem gut getroffen, auch von den Fähigkeiten her. Zum Beispiel, falls jemand sagt, Gintoki aus Gintama, das ist eher ein Comedy-Manga und der Charakter hat tatsächlich nur Abilities, die alle fast nur Comedy sind. Während alle anderen Charaktere zum Beispiel einen normalen Dash haben, setzt er sich auf sein Moped und fährt dann durch die Gegend. Also er setzt sich einen Helm auf und setzt sich auf ein Moped und fährt dann einfach durch die Gegend und ganz schnell. Okay. Super lustig einfach. Also sie haben es anscheinend wirklich schon ganz gut hingekriegt, die Charaktere so zu bauen, wie sie gedacht wurden. Vielleicht noch ein Spiel, wo ich vielleicht ein bisschen länger drüber reden möchte, ist beim Square Enix Stand Lightning Returns Final Fantasy 13. Ein Spiel, was mich eigentlich nicht mehr so sehr interessiert, weil die bisherigen Trailer mich überhaupt nicht überzeugt haben und ich das Gefühl habe, nee, irgendwie nein. Habe ich aber dann gesagt, ach, stelle ich mal trotzdem mal dran. Es ist immerhin noch Final Fantasy und ausprobieren kann man es ja mal. Habe mich dann bei Square Enix angestellt, bin auch relativ schnell dran gekommen, bin dann an die PS3-Version gekommen und konnte dann ein bisschen rumspielen. Also es ist, man spielt Lightning, man beginnt in einem kleinen Dorf, kann dann sich ein paar Sachen kaufen, mit den Menschen interagieren. Das habe ich dann ehrlich gesagt gelassen, weil ich ehrlich gesagt die Zeit nicht nutzen wollte, um das ganze Japanisch zu entziffern, weil ich dafür ewig gebraucht hätte. Ich bin dann einfach gleich rausgelaufen und wollte dann das Kampfsystem ausprobieren. Und vielleicht zum Ersten zur Grafik. Es sieht leider auch in Bewegung genauso hässlich aus, wie es in den bisherigen Trailern aussah. Also hässlich ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe das Gefühl, sieht auf jeden Fall nicht so gut aus wie 13 und 13.2. Was daran liegen könnte, dass der ganze Grafikstil sehr trocken wirkt. Also nicht steril unbedingt, aber sehr trocken. Die Farben sind alle sehr blass, also sehr viele Erd- und Staubfarben sind sehr dominant im ganzen Spiel, sodass das Spiel irgendwie sehr staubtrocken wirkt einfach. Die Charaktermodelle sind nicht ganz so detailliert wie zum Beispiel im Hauptteil oder auch im Vorgänger noch. Es ist alles in allem einfach kein hübsches Spiel, das muss man einfach vorweg sagen. Da hätte man sich vor allem von Square sehr viel mehr erwarten können. Vor allem, weil die Engine ja eigentlich schon steht. Aber zum Kampf vielleicht an sich, falls jemand das nicht mitbekommen hat, also man spielt Lightning komplett alleine, also ohne Party diesmal. Und man wollte sich aber trotzdem nicht vom ATB-System trennen, weshalb man trotzdem jetzt versucht hat, ein ATB-System zu schaffen, was mit einer Person spielbar ist. Und ich muss sagen, ich bin extrem positiv überrascht davon gewesen, wie gut das funktioniert hat. Also es sieht so aus, dass Lightning auf den 4 Action-Buttons 4 verschiedene Aktionen auslösen kann und jede dieser Aktionen kostet ATB-Punkte. Man hat dann einen ganz langen ATB-Balken und man kann dann diese Fähigkeiten in beliebiger Kombination spammen, bis die ATB-Leiste leer ist. Da das Ganze sehr stark Action-basiert ist, hat es natürlich auch eigentlich immer irgendeine Guard-Funktion. Man hat auch wie bei Final Fantasy 13 immer noch die Möglichkeit mit Magie-Attacken die Leiste, ich habe jetzt den Namen der Leiste vergessen, aufzuladen und wenn man die Leiste voll hat, dann wird der Gegner kurz gestunt und man hat die Möglichkeit, mit normalen Attacken mehr Schaden zu machen. Die Möglichkeit hat man immer noch. Was mich zuerst gewundert hat, ist, dass die ATB-Leiste relativ schnell dann irgendwann leer war und ich dann das Gefühl hatte, sie lädt sich extrem langsam wieder auf. Und dann stand ich dann eine Minute und gedacht so, das kann ja wohl nicht wahr sein, jetzt soll ich eine Minute lang nichts tun oder was. Bis ich dann gemerkt habe, dass dann ein kleines R1 und L1 noch da unten stand. Und siehe da, zu meiner Verteidigung, ich habe mich lange nicht mehr mit dem Spiel beschäftigt, ist anscheinend ein bisschen länger bekannt, dass es ein Kostümwechselsystem gibt. Also klassisches Kostümwechselsystem wie in Final Fantasy 5 oder 3 oder 10.2 auch. Lightning kann also sehr in sehr viele Kostüme und damit sehr viele Rollen wechseln. Damit kann man also sozusagen die fehlenden Party-Member kompensieren. Und man hat in der Demo die Möglichkeit, ihr Standardkostüm zu spielen, ein Dragoon-ähnliches Kostüm und eine Art Red Mage und jede dieser Kostüme hat seine eigene ATB-Leiste. Das bedeutet, wenn die ATB-Leiste eines Kostüms leer ist, macht es Sinn, zur nächsten zu wechseln und damit weiterzuarbeiten. Dieses Zusammenspiel der Kostüme macht Sinn, ist sehr flexibel, geht super einfach von der Hand und macht einfach super viel Fun. Also das Kampfsystem ist super dynamisch, super flüssig, super schnell und einfach super spaßig. Ich hatte viel mehr Spaß, als ich dachte. Es gibt super viele Kostüme, die anscheinend schon angekündigt wurden. Ich bin gespannt drauf, wie sie das jetzt am Ende umsetzen. Ich werde es mir nicht zum Launch kaufen, aber irgendwann werde ich es wahrscheinlich schon kaufen. Ganz einfach deswegen, weil 13.2 auch storytechnisch bei einem Cliffhanger geendet ist und ich ja schon irgendwie wissen möchte, wie es zu Ende geht. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich war vom Kampfsystem sehr positiv überrascht. Also allein deswegen könnte es sogar sein, dass es sich lohnt, 13.3 zu kaufen und zu spielen. Willst du was dazu sagen? Ja, also ich weiß, relativ viel Final Fantasy Lightning Returns werde ich wahrscheinlich nicht viel sagen können. Ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt anscheinend grafisch, wie du jetzt schon gesagt hast, nicht ganz so überzeugend aussieht. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Farbwahl und wie du schon gesagt hast, relativ wenig Glanz und dergleichen, Überstrahleffekte und sowas. Das sind jetzt ja nur Effekte, das ist jetzt ja in dem Sinne quasi Details und nicht wirklich Grafikqualität, aber es ist halt trotzdem schade, wenn es dadurch vielleicht wirklich nicht ganz so überzeugend aussieht. Ansonsten halt noch allgemein zur Messe, ich meine, es ist natürlich jetzt relativ weit zurückliegend, aber du hast es ja vorhin erwähnt quasi, dass einfach für den West nicht so viel repräsentiert war. Es ist halt immer noch krass, finde ich, wenn man sieht, wie isoliert in dem Sinn der japanische Markt doch ist, ne? Also ja. Ich meine, zum einen für Sachen, die jetzt irgendwie keinen Westler wirklich interessieren quasi, die auf der Messe da groß gezeigt werden und ein Riesending in Japan sind, daran merkt man halt, dass eben der japanische Markt nicht wirklich ein internationaler Markt ist, so wie es vielleicht in Europa und in den USA der Fall ist, sondern wesentlich nationaler und auf der zweitgrößten Spielemesse überhaupt da irgendwie, du trotzdem wesentlich mehr für Japan findest, ganze Firmen gar nicht erst vertreten sind, weil sie in Japan kein großes Publikum haben, die meisten Sachen eben in Japan trotzdem noch von anderen Firmen gepublished werden, und tatsächlich gewisse Dinge einfach, ich meine so, ach ne, der, klar, Japan ist Sony-Land, ohne Frage, und PlayStation-Land, aber das tatsächlich quasi fast der ganze Microsoft-Stand leer ist, zeigt doch schon auch, wie sehr das tatsächlich heute noch der Fall ist. Japan wird nicht internationaler, wie das mit den ganzen anderen Märkten passiert, sondern Japan bleibt einfach so, wie es schon immer war. Ja. Das finde ich echt bemerkenswert und krass auf jeden Fall. Ich hatte nur eine ganz kurze Frage, aber die stelle ich vielleicht einfach nachher, wenn du, das stelle ich vielleicht ganz am Ende nochmal, weil das sich komplett auf den Anfang bezieht. Mhm. Ich habe es nur am Anfang vergessen, das nochmal zu fragen. Ansonsten, ja gut, ich meine, Final Fantasy 13-2 ist es, ne? 3, sozusagen, ist Lightning Returns Final Fantasy 13. Ja, genau. Jetzt mal gespannt sein, wie es letztendlich dann ist. Also ich fand ja, es sah für ein Final Fantasy für mich wieder ziemlich spannend aus. Bin jetzt halt mal gespannt, wenn man wirklich dann die ersten richtigen Gameplay-Schnipsel und so sieht, weil ich habe jetzt ja noch gar nichts davon gesehen. Bis nur deinen Bericht gehört quasi. Abzuwarten. Ich finde die Idee, ich bin ja kein Party-Rollenspieler, ich finde es geil, dass man Lightning alleine spielt. Ja, ich glaube, ich habe damit an sich auch nicht so ein großes Problem, weil, wie soll ich sagen, also für mich macht nicht unbedingt die Composition oder das Party-Spiel ein gutes RPG aus, sondern das Kampfsystem muss einfach funktionieren, egal ob mit oder ohne Party. Also je nachdem, ob du eine Party hast, muss halt mit Party funktionieren und sonst auch von mir aus auch ohne. Das Wichtige ist nur, dass es halt zueinander passt, weswegen ich da jetzt eigentlich auch damit kein Problem habe. Aber klar ist natürlich, Final Fantasy ist eigentlich ein klassisches Party-Rollenspiel und durch die Party hast du natürlich mehr Charaktere, an die du dich sozusagen binden kannst, oder du kannst ja halt deinen Lieblingscharakter rauspicken. Und Lightning ist ja nicht unbedingt der beliebteste Charakter momentan in der unter der Final Fantasy Fanbase, sodass man sagen kann, naja, weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Man weiß, dass der Director, also Tori, oder der Charakterdesigner, der ist ja schon selbst gesagt, er ist verliebt in Lightning, er möchte, dass wir uns alle noch sehr viel mehr in sie verlieben. Aber ja. Ja, nee, nur noch eine andere Frage. Ich bin jetzt ja schon relativ lange raus, aber gab es überhaupt jemals ein Nicht-Party-Spiel im Final Fantasy-Universum, in Hauptteil? Einen Hauptteil? Ich meine, nein. Im Hauptteil nicht, oder? Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Ja, außer 11 und 14 in dem Sinne, dass sie halt online sind, aber sonst nicht. Okay, gut, ja, gut, das zählt ja in dem Sinne nicht. Aber die eigentlichen Hauptteile, bis auf die Spin-Offs, gab es eigentlich, waren immer reine Party-Rollenspiele, ne? Das ist eigentlich ganz schön bemerkenswert, fällt mir jetzt gerade erst auf. Sehr verrückt. Ich meine, Spin-Offs gab es schon. Aber sonst. Ja gut, Spin-Offs gab es ja alles mögliche, also da gab es ja auch sowieso so viele unterschiedliche Arten von Spielen. Aber letztendlich, wie gesagt, durch den Kostümwechsel und die verschiedenen ATB-Biken, ist es immer noch ein halbes Party-Rollenspiel. Also du hast immer noch sozusagen die bisschen, also nicht gleichzeitig, aber du hast immer noch verschiedene Rollen nur in einer Person halt vereinigt, genau. Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt cool, ja. Genau, was ich noch zu deiner Bemerkung sagen wollte, genau das ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich dann durch die Messe gelaufen bin, eben diese Isolierung des japanischen Markts. Und ich würde nämlich behaupten, dass das nicht immer so war. Natürlich an den Anfängen natürlich sowieso, aber vor allem würde ich sagen, Beginn der PlayStation 1-Ära bis Ende der PlayStation 2-Ära, also zwei Generationen lang, hatte ich das Gefühl, dass obwohl Japaner in der Zeit immer noch hauptsächlich japanische Konsumenten im Kopf hatten, die Spiele trotzdem sehr viel besser im Westen vermarktbar waren oder mit dem westlichen Spielegeschmack zu vereinbaren waren, als sie es jetzt sind. Ich glaube, in der PlayStation 2-Ära und der 1-Ära, die besten Spiele, die jedem Konsolenspieler aus der Ära einfallen, davon ist der Großteil, kommt aus Japan. Und da muss man nicht mal ein großer, spezieller Japan-interessierter oder vor allem Japan-interessierter Spiele-Fan sein, sondern die Japaner haben es eigentlich einfach in diesen zwei Generationen geschafft, Spiele zu machen, die sowohl für den japanischen als auch für den westlichen Markt die Videospielwelt vorangetrieben haben, die einfach extrem gut gemachte Videospielkunst ausgemacht haben und die einfach sowohl von Kritikern als auch von Fans geliebt wurden und auch dementsprechend auch sehr erfolgreich verkauft haben. Sodass man nicht das Gefühl hatte unbedingt, dass der japanische Markt isoliert ist, weil so viel vom japanischen Markt wirklich auch den westlichen Markt dominiert hat und beeinflusst hat. Das hat sich aber leider mit dieser Generation jetzt natürlich verändert. Wir haben es natürlich, wie wir auch schon mal gesagt haben, damit zu tun, dass die Handhelds in Japan eine immer größere Bedeutung annehmen, dass die Entwicklungskosten für die Current-Gen-Konsole natürlich sehr viel höher sind als auf der PlayStation 2 damals noch, sodass dann natürlich viele Entwickler von, sage ich jetzt mal, eher Nischentiteln dann eher auf die Handhelds abgewandert sind, die natürlich im Westen einen schwereren Stand haben als in Japan und dementsprechend dann auch Lokalisierungen schwieriger sind und so weiter. Haben wir natürlich da schon diesen Shift gehabt. Aber was man heutzutage auch merkt, ist, dass selbst auf den Spielen, die auf den Handhelds in Japan groß sind. Selbst die Spiele sind jetzt nicht unbedingt Spiele sind, die auch im Westen sehr beliebt sind. Also wie ich jetzt vorhin schon gesagt habe, also die ganz großen Dinge auf den Handhelds sind halt momentan Spiele, die das sogenannte, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt Hunting-Genre nennen soll, aber ich muss es, glaube ich, fast schon bald demnächst als eigenes Genre einführen, weil das sind halt Spiele wie Monster Hunter. Und ja. Ich glaube, momentan gibt es in Japan super viele Spiele, die einfach versuchen, die Formel Monster Hunter auf Handhelds zu kopieren, weil es auf Handhelds anscheinend super funktioniert. Und ich meine, Monster Hunter 4 hat sich in der ersten Woche sofort 1,7 Millionen Mal verkauft für den 3DS. God Eater 2, was auch so ähnlich ist für die Vita und für die Vita, ist ein riesiges Ding auf der Messe. Genauso wie das neu angekündigte Spiel Freedom Wars oder Freedom Fighters für die Vita von Sony selbst, was auch ein Hunting Game sein soll. Also an Hunting Games für die Handhelds fehlt es momentan nicht. Das Problem ist aber nur, dass diese Genre auf dem Westen nicht so große Beliebtheit erfordert. Ich meine, Monster Hunter hat schon seine Fans hier, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie jetzt Japan, das in Japan der Fall ist. Und man merkt auch, wenn man auf der TGS unterwegs ist, man sagt ja immer, die Vita hat so ein schlechtes Softwareangebot. Das mag für den Westen wirklich stimmen, aber wenn man in Japan unterwegs merkt, hat man das Gefühl, das stimmt überhaupt nicht. Ich meine, in Japan verkauft sich auch nicht so gut, aber zumindest das, was momentan in der Mache ist, sind extrem viele Spiele, viele JRPGs, viele Japan-spezifische Spiele, sei es Gundam, sei es jetzt Legend of Heroes, sei es Phantasy Star Nova und so weiter. Sie haben wirklich super viele Sachen in der Mache, aber das Problem ist, das meiste davon kommt auch wahrscheinlich nicht in den Westen, ganz einfach deswegen, weil es wahrscheinlich sich nicht im Westen gut verkaufen würde, weil die Vita natürlich auch erstens sich nicht gut verkaufen im Westen und zweitens auch, weil du das Gefühl hast, es wird auch wahrscheinlich auch den meisten Spielegeschmack im Westen nicht treffen. Und dementsprechend hat man da schon das Gefühl, da bewegt sich wieder alles sehr stark auseinander. Also was auf der TGS wirklich groß ist, ist halt auf der Gamescom nicht mal vertreten und andersrum. Und da stimmt mich ein bisschen traurig, vor allem deswegen, weil natürlich, wie ich gesagt, die Anfänge meiner Videospielzeit in dem Sinn, dass ich richtig intensiv Videospiele gespielt habe, waren halt in einer Zeit, in der japanische Markt wirklich noch so stark mit dem Westen verzahnt war, dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, also alles, was die Japaner machen, wird halt zu Gold, egal ob dort oder im Westen. Das ist halt heutzutage nicht mehr der Fall. Klar, du hast noch Final Fantasy, du hast Metal Gear Solid, aber im Großen und Ganzen hat sich da schon einiges verändert. Und vielleicht noch eine ganz interessante Anekdote ist, Mobile Games in Japan, also nicht Handhelds, sondern für Smartphones. Nämlich einer der größten Stände auf der TGS war der von Gree, G-R-E-E. Das wird wahrscheinlich den meisten Leuten nicht sagen. Und das wundert mich auch überhaupt nicht. Aber man muss dazu sagen, diese Firma hat schon, seit es sie gibt, über 3000 Titel auf Smartphones vertrieben. Und der Stand war einer der bestbesuchtesten und größten Stände auf der ganzen TGS. Und man denkt sich, warum diese ganzen Ankündigungen momentan auch von Core Games für die Smartphones? Ganz einfach. Also seit ich hier in Tokio bin, merke ich halt, wie viele Salarymans oder was weiß ich was in der Bahn, sobald sie drin sind, halt ihr Handy zücken und drauf zocken. Und nicht nur sowas wie Angry Birds oder so, sondern richtige RPGs und so weiter, die natürlich eine einfache Steuerung haben, weil sie alle mit einer Hand steuerbar sind, mit einem Finger. Aber sie spielen da schon Core-Games drauf und ganz einfach deswegen, weil es einfach praktisch ist. Sie müssen sich halt, also ein japanischer Zug ist halt meistens voll, vor allem zur Rush-Hour. Diejenigen, die das Glück haben, Sitzplatz zu kriegen, da findet man auch immer noch Leute, die sich da eine Vita auspacken, eine PSP oder ein DS. Aber die Leute, die stehen, halten sich ja mit einer Hand fest und haben mit der anderen Hand das Handy in der Hand. Und natürlich spielen sie dann lieber auch dann auf dem Handy und nutzen die Zeit dann. Dementsprechend sind natürlich Handyspiele ein riesiges Ding in Japan, auch Core-Games. Und dementsprechend merkt man auch da, natürlich ist das dann in dem Sinne was speziell Japanisches, weil ich glaube, in keinem anderen Land die Bahn so sehr bemüht wird zum Pendeln wie in Japan zum Beispiel. Absolut, ja. Ich meine, das ist halt einfach eine Sache, dass halt einfach auch die ganzen, ich meine, der Weg zur Arbeit ist halt wesentlich länger, das ist halt sowieso was spezifisch Japanisches. Auch deswegen sind Handhelds halt einfach wesentlich bekannter. Jeder ist quasi ein Commuter, jeder ist Pendler. Egal, wo du wohnst, selbst wenn du in Tokio wohnst, bist du oft genug über eine Stunde mit dem Zug unterwegs morgens zur Arbeit. Und diese Zeit verbringst du halt einfach nur mit Stehen. Und das war bei mir damals, als ich in Japan war, genauso. Alle haben gespielt. Deswegen funktioniert auch Monster Hunter so gut. Monster Hunter ist im Prinzip ein Multiplayer-Spiel. Ja. Ich habe ganz wenige Leute gesehen, die wirklich alleine bei sich gesessen haben und Monster Hunter alleine gespielt haben. Das hat niemand wirklich Spaß gemacht. Aber die haben sich immer mit 3-4 Leuten, waren die zusammen in der Bahn, saßen in der Bahn und haben zu dritt, zu viert, mit allen, die sie in der Nähe gefunden haben, auch Fremden zum Teil, kurz für 30, 40 Minuten Multiplayer-Partie Monster Hunter gespielt. Genau. Diese Spiele funktionieren da so gut, weil das Hunting-Genre so kurz rein, kurz gegen Monster kämpfen, kurz wieder raus und das mit Leuten, die du in deiner Nähe hast, Es funktioniert alles unter anderem, weil eben jeden Tag 2-3 Stunden draufgehen für Pendeln und du im Zug sitzt und nichts anderes zu tun hast und alle haben ihren Handheld dabei. Und es gibt ja auch einen Grund, warum Monster Hunter, es hat ja auf der PS2 angefangen, warum es irgendwann dann auf die Handheld-Konsolen sozusagen rübergewandert ist, weil sie einfach gemerkt haben, als es auf die PSP gekommen ist, das verkauft sich da wie warme Semmeln. Und auf den normalen Konsolen, klar, die PlayStation 2 war damals auch noch nicht so gut, was Online-Kapazität anging, aber es funktioniert einfach in Japan viel besser heutzutage alles mit Handhelds und dementsprechend kann man auch sagen, der Home-Konsolenmarkt spielt in Japan halt nicht mehr so eine große Rolle, wie sie es in Europa halt tut. Ich habe auch schon mit einigen Japanern gesprochen, sie kommen halt so selten dazu zu spielen. Ich meine, sie arbeiten halt den ganzen Tag, sie kommen halt nachts nach Hause irgendwann und dann hast dann auch nicht mehr die Zeit, 3-4 Stunden zu spielen. Das Spiel, die Zeit, die du dann zum Spielen hast, ist halt, wie Merlin hat schon gesagt, das in der Bahn und das kannst du halt nur auf Handhelds. Also falls sich jemand gefragt, warum Handhelds in Japan eigentlich so erfolgreich sind und hier nicht, also das ist einfach die Erklärung auch dafür. Und seit ich hier bin, merkt man das natürlich auch überall. Ich meine, in Deutschland ist ja wirklich noch so, wenn du dich in die Bahn setzt und ein Handheld rauszückst, ist bis ja irgendwie noch so ein, also da wirst du teilweise noch angeguckt und ist ja irgendwie was voll Besonderes, wenn du das in Deutschland tust. Ich meine, in Japan interessiert das kein Schwein, selbst wenn du im Stehen. Also ich glaube, wenn du in Deutschland das im Stehen tust, ist noch mal viel komischer. In Japan gibt es auch Leute, die sich halt an die Tür lehnen, halt im Stehen zocken oder so. Das ist alles völlig normal. Das gleiche Gefühl habe ich ja in Deutschland nicht. Ich habe auch in Deutschland manchmal das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, jetzt Handheld zu spielen, weil das ist wahrscheinlich komisch, wenn ich ins Stehen die PSP raushole. In Japan mache ich das die ganze Zeit, weil das eh jeder tut und niemand mich da schief anschaut. Ich werde eher schief angeschaut, weil ich keinen Anzug anhabe und alle sich denken, was macht der denn? Hat er so viel Zeit gerade oder was? Bin ich am Arbeiten. Ja, das ist nämlich auch so eine Sache, vielleicht jetzt mal kurz so vom Videospiel raus. In Japan fällst du eher auch, wenn du in der Bahn halt keinen Anzug an hast. Ich meine, in Deutschland, wenn du halt einen Anzug mit dem Anzug zur Arbeit musst, die meisten fahren halt eben im Auto. Die Leute, die halt mit der Bahn reinfahren, tragen halt keinen Anzug, weil die halt kein Auto haben. Oder nicht das Geld haben, um jedes Mal mit dem Auto reinzufahren. Aber in Japan fährt halt jeder mit der Bahn rein und dementsprechend fahren halt alle mit Anzug. Also sind alle mit Anzug da. Und wenn du dann halt morgens in der Rush Hour bist und du hast halt ganz normal Hemd an und so, hast schon das Gefühl so, alle sehen arbeiten, nur ich nicht. Und alle denken natürlich, ich bin Japaner, weil ich natürlich asiatisch ausschaue. Und dann gucken die mich mal das an, so, hat der frei oder was? Wie kann denn das sein? Ja. Ja, das ist schon verrückt, aber auch allgemein, ich denke, das ist dann jetzt auch quasi ein ganz guter Abschluss. Ich habe gleich noch, wie gesagt, eine kurze Frage, aber in dem Moment passt das gerade ganz gut. Mal kurzer Hinweis, zum einen hast du über die Tokyo Game Show auch einen Blog-Eintrag geschrieben, den man jetzt im Internet lesen Richtig. Kann. Und da es sich sowieso nicht lohnt, das Ganze doppelt zu posten, quasi werden wir da einfach auf deinen Blog verlinken und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der vor allem auch zuhört, eben wegen deinem Fokus auf japanische Rollenspiele und ist einfach Japan interessiert und mag sich das eh ganz gern durchlesen. Es ist allerdings alles auf Englisch, also Englischkenntnisse sind vorausgesetzt, du bloggst auf Englisch, aber auf jeden Fall kann man da nochmal von deinen Erlebnissen von der Tokyo Game Show irgendwie lesen. Es gibt auch Fotos und so ein Kram, das werden wir einfach verlinken, dass ihr euch das einfach genau. mal angucken könnt. Genau, also es ist einfach ein Blog zu meinem gesamten Japan-Aufenthalt und ich habe da jetzt auch einen Blog-Eintrag eben anlässlich der TGS geschrieben, sind auch viele Fotos drin und genau, lest euch das einfach mal durch, wenn ihr Lust habt und lest einfach auch die anderen Einträge, wenn euch Japan generell interessiert. Also ich denke, ich werde hoffentlich regelmäßig die Zeit finden, was zu schreiben und werden hoffentlich auch ein paar interessante Sachen drin erscheinen. Absolut. Und jetzt meine abschließende Frage, bevor wir zu den Tasties übergehen, ist eigentlich nur eine ganz kurze auch. Ich habe sie vorhin auch vergessen zu stellen, habe sie mir aber hier notiert und deswegen fiel sie mir gerade wieder auf. Du hast ja gesagt, du hast doch das Vita TV in Action gesehen, vor allem, weil eben Vita-Spiele gestreamt wurden. Wie sehen denn Vita-Spiele auf einem großen Bildschirm aus? Das wäre ja irgendwie, das ist jetzt wahrscheinlich nicht für jeden wahnsinnig interessant, aber ich habe mich das gefragt. Kann man die so gut spielen? Ich denke mir ehrlich gesagt, dass die Vita also einfach von der Grafik her mehr als genug Qualität liefert, um es auch auf einem großen Bildschirm zu spielen, aber wie ist es denn letztendlich? Also ich muss sagen, ich meine klar, ich glaube die Bildschirme von der Größe waren jetzt vielleicht 32 Zoll oder so. Also aber, nicht so ganz riesig. Nee, nicht so ganz riesig, aber es sah auf jeden Fall schon spielbar aus, es sah auf jeden Fall gut aus. Also ich denke, sieht auf jeden Fall besser aus, als PlayStation 2 Spiele auf dem großen Bildschirm aussehen. An den PS3 kommt es nicht heran, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie groß unspielbar wäre in dem Sinne. Also es kann schon grafisch auf jeden Fall was her, man kommt natürlich auch aufs Spiel an. God Eater 2 sieht klar. Ganz okay aus, aber auf dem großen Fernseher habe ich nicht das Gefühl gehabt, das wirkt jetzt völlig deplatziert und so. Also es lässt sich schon ganz gut spielen und vielleicht auch noch so eine Beiläufe gesagt, die auch auf TGS erwähnt wurde. Es ist nämlich auch mittlerweile bekannt, dass sobald der Streaming-Service über Gaikai möglich ist, die Vita TV auch in der Lage ist, PlayStation 3 Spiele über Gaikai zu streamen. Ah ja, stimmt. Das ist vielleicht auch noch interessant. Man hat jetzt sich auch dazu geäußert, bisschen was zum Westen geäußert, weil, wie gesagt, bisher ist nur für Japan angekündigt, aber man hat jetzt gesagt, man ist sehr überrascht davon, wie positiv wieder TV vom Westen angenommen wurde und man überlegt sich deswegen momentan, wie man Vita TV auch im Westen vermarkten könnte, weil im Westen gäbe es schon sehr viele Streaming-Boxen und so weiter, in Japan eben noch nicht. Das heißt, Sony betritt damit mit Vita TV in Japan selbst Neuland. Im Westen müsste man eventuell ein bisschen was anpassen, ihrer Meinung nach, aber ja. Ja, also spannend würde ich mir finden. Ich meine, wir haben ja schon was unsere Meinung zum Vita TV gesagt und ich bin schon der Meinung, dass es durchaus interessant wäre, auch für den westlichen Markt. Gut, so, dann würde ich sagen, schließen wir damit alles ab, unser zweites Hauptthema auch, sind auch schon wieder gut unterwegs mit ordentlich viel Inhalt, da werdet ihr euch natürlich alle ewig viel freuen, damit es ein bisschen mehr auf die Ohren gibt quasi, weil ihr müsst jetzt hier wieder 2 Wochen warten. Ich würde aber sagen, wir schließen wie immer natürlich mit unseren Tasties ab, vorher nun natürlich gesagt, wie gesagt, zum einen schaut euch Joes Blog auf jeden Fall an, da gibt es definitiv einen Eintrag zur TGS und auch ein paar andere interessante Sachen zu Japan und natürlich wie immer gilt, meldet euch bei uns zu dem Thema, vor allem zu Steambox, da bin ich sehr interessiert, man hat schon gemerkt, wir sind da nicht beide nicht unbedingt einer Meinung und das kommt ja doch tatsächlich überraschenderweise recht selten vor. Das heißt, schreibt uns eure Meinung dazu und natürlich auch, wie sieht es mit der TGS aus, was ist eure Meinung auch zum japanischen Markt? Ich meine, auch das haben wir jetzt gerade ein bisschen angeschnitten im Vergleich zum Westen. Was habt ihr so von der TGS erlebt? Wie habt ihr die überhaupt wahrgenommen? Habt ihr sie überhaupt wahrgenommen? Ich glaube, sie war nicht so in den Medien, wie es zum Beispiel E3 und die Gamescom immer ist. Ist natürlich klar, die Gamescom einfach, weil sie in Deutschland ist und die E3, weil die meisten Ankündigungen sind, aber auch allgemein. Einfach eure Meinung, natürlich auch allgemein zum Podcast. Man findet es auch auf der iTunes, da könnt ihr auch eine Bewertung abgeben, Facebook liken und alles andere wisst ihr ja sowieso, auch dass wir eine E-Mail-Adresse haben und sowas, einfach unter ankermittaste.de vorbeischauen, da findet man das alles. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit den Tasties. Wer fängt an? Und keine Ahnung, ich fange einfach an. Okay. Ich glaube, ich war schon lange nicht mehr. Dann habe ich hinter mir. nein, natürlich nicht. Tasties sind immer mit das Lustigste eigentlich an der ganzen Sache hier und das macht mir eine Menge Spaß, auch wenn es, wie wir schon das letzte Mal gesagt haben, manchmal recht anstrengend ist, was zu finden, aber diesmal fiel es mir recht leicht. Und zwar ist etwas, das ich schon seit einer geraumen Zeit auch gucke und es ist wieder mal was auf YouTube. Ich bin ja jemand, der sich auch sehr mit Comedy und Spaß anfreunden kann. Hab ja damals auch immer sehr viel zu Borderlands 2, was in der Hinsicht fand ich sehr schön war, empfohlen und diesmal geht es wieder um was Allgemeines betreffend Spielen und zwar geht es dabei um eine kleine Serie, die Conan O'Brien macht. Und jetzt ist die Frage, ob jemand das von euch groß kennt. Conan O'Brien ist ein Late-Show-Host aus den USA. Relativ bekannt eigentlich, ein sehr lustiger Typ. Und der hat eine Serie, die er auf YouTube immer veröffentlicht, die zeigt auch in seiner Sendung. Und die heißt Clueless Gamer. Und er selbst ist ein absoluter Noob, wie man quasi sagen würde. Er hat nie große Spiele gespielt, kennt sich damit überhaupt nicht aus. Findet es aber eigentlich immer super lustig und interessant und hat einen jungen Mann aus seiner Redaktion, der ihm sich dann eben mit ihm hinsetzt, ihm die Spiele erklärt und vorstellt und er reviewt sie dann. Und das heißt, er setzt sie einfach hin, spielt, man kann ihm dabei zugucken und am Ende gibt er ein völlig unbedarftes völlig unneutrales und subjektives Urteil ab, ohne irgendwie Fachwissen zu haben, aber es ist sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Und da gibt es eine relativ lange Serie schon, da gibt es einige Folgen schon von, er spielt unter anderem jetzt gerade aktuell GTA 5, aber auch Tomb Raider, Hitman Absolution und so ein Kram und hat das und kommentiert das Ganze sehr, sehr lustig. Man sieht einfach, wie er quasi live das spielt und seinen Spaß dran hat. Sehr, sehr empfehlenswert. Ist halt lustig zu sehen, wie andere Leute quasi, die nichts mit Videospielen zu tun haben, auf unser Medium reagieren und wo man halt auch merkt, für uns ist es ja ganz normal, Spiele zu spielen, aber weil für uns ist halt etwas ist wie Filme gucken, aber so ist es eben nicht für alle und es ist sehr unterhaltsam, mal Leute zu sehen, die nicht so wahnsinnig viel spielen, wenn sie sich eben an so ein Spiel ranwagen. Sehr unterhaltsam, sehr cool, sehr empfehlenswert. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Gibt es einige Folgen, über die man sich sehr, sehr amüsieren kann. Natürlich ist Englisch vorausgesetzt, aber das ist ja so oft der Fall und ich denke, das ist wahrscheinlich bei uns auch nicht so das Riesenproblem. Als Spieler sind wir das wahrscheinlich gewohnt. Also, wir verlinken das natürlich und dann könnt ihr euch das mal ein bisschen angucken. Ich glaube, du hast mir schon mal ein paar Episoden davon gezeigt. Ja, glaube ich auch. Also, ich glaube auch, das ist sehr lustig. Ich glaube, wie Mensch schon gesagt hat, wir nehmen sehr vieles immer so als gegeben hin, dass man das einfach so machen kann und so, aber es ist immer wieder sehr lustig zu sehen, wie eben, sage ich jetzt mal, Gelegenheitsspieler, mit welchen Problemen sie manchmal so, sage ich mal, zu kämpfen haben, mit denen, ja, die wir schon lange sozusagen nicht mehr kennen. Ist auf jeden Fall sehr lustig und sehr amüsant, deswegen, ja, schaut euch das doch an. Ja, definitiv. Genau, und mein Tasty ist jetzt erstmal so ein Teil-Tasty, könnte man sagen. Auch dafür sind Englischkenntnisse vorausgesetzt. Aber ja, darüber haben wir uns noch nie Sorgen gemacht, dass unsere Tastes irgendwie Englisch sein könnten. Also ich glaube, gehen aber mal davon aus, dass sie alle Englisch können. Wir sind hier, ihr seid ja alle Deutschen, keine Japaner. jedenfalls, mein Tasty ist ein ziemlich interessanter Artikel von IGN, und zwar von Colin Moriarty, der sich hingesetzt hat und die Möglichkeit gehabt hat, sich mal mit Naughty Dog Offiziellen hinzusetzen und das Studio zu besuchen und mit vielen wichtigen Leuten zu reden, um die komplette Geschichte und Entstehungsgeschichte und Entwicklungsgeschichte von Naughty Dog eben bis ins Detail rein zu beschreiben und Anekdoten daraus sozusagen zu erzählen. Und der erste Teil von 5 Artikeln ist jetzt draußen. Er befasst sich mit der Geschichte von Naughty Dog von 1982 bis 94, also von den Anfängen dieses heute ja eines der besten Studios meiner Meinung nach, die es momentan gibt. Und es ist super interessant zu lesen, wie das alles angefangen hat. Also Naughty Dog ist anscheinend mehr oder weniger geboren worden von zwei jungen Männern, die damals gerade mal 12 bis 13 Jahre alt waren und dann schon angefangen haben, für den Apple II Computerspiele zu entwickeln, und die mit 16 auch sogar schon, oder mit 16 und 17 sogar schon ein Spiel herausgebracht haben, was sich in Amerika über 10.000 Mal verkauft hat. Also kann man da schon sagen, dass das von Leuten gegründet wurde, die schon sehr früh sehr wussten, was sie zu tun haben, und auch sehr genau wussten, was sie dafür tun mussten. Die auch schon mit 17 einen Vertrag bei Electronic Arts bekommen haben, was, glaube ich, auch nicht jeder von sich behaupten kann. Und das ist einfach super interessant. Nee. Der Artikel geht auch sehr stark darauf ein, welche Probleme sie am Anfang hatten, warum sie irgendwann dann auf den PC rüber sind, wie die Arbeit mit den Publishern war, wie es die Arbeit war ohne Publisher. Das ist ein sehr informativer Artikel. Das ist ja, wie gesagt, erst der erste von 5. Es werden also noch sehr viele weitere Folgen. Ich habe den heute Morgen beim Frühstück gelesen und fand ihn super interessant. Und ich werde ihn einfach mal verlinken, und jeder, der sich dafür interessiert, selbst Leute, die vielleicht nicht unbedingt schon Naughty Dog kennen, glaube ich, so ein Artikel zu Videospielstudios und wie sie entstehen, ist, glaube ich, immer interessant, egal welches. Genau, lest euch den einfach mal durch, und wenn ihr euch gefällt, bleibt einfach dran und lest dann auch die anderen Artikel, die dann folgen werden, hoffentlich bald. Ja, klingt auf jeden Fall mega spannend. Ich bin ja jemand, der sich mit Naughty Dog noch nie so richtig beschäftigt hat, einfach weil die halt fast nur für die Konsolen entwickelt haben. Aber ich meine, Uncharted habe ich jetzt gerade durchgespielt, Last of Us ist in aller Munde, und auch so die älteren Jump'n'Runs sind natürlich super bekannt. Von daher echt extrem spannende Sache an sich, finde ich, sich mal mit solchen Studios zu beschäftigen, gerade mit Studios wie Naughty Dog, das es halt jetzt einfach schon in der Form ziemlich lange gibt, und auch eben gerade die beiden Jungs, von denen du da gerade gesprochen hast, ne, die das gegründet haben, ist halt super spannend zu sehen, wie sie auch deren Weg war, vor allem in dem Alter. Werde ich mich übrigens auch noch ansetzen und das lesen. Klingt definitiv sehr, sehr spannend. Und ich bin ja auch nicht der Meinung, dass wir irgendwie jetzt mehr Personenkult bräuchten bei uns in der Videospielbranche. Ich glaube, an mancher Stelle haben wir das schon, wo es angebracht ist. Und es gibt so Leute wie Peter Molyneux zum Beispiel, die jeder kennt. Aber trotzdem finde ich es immer wieder ganz spannend, einfach dann auch zu sehen, wie diese Leute auch in die Industrie gefunden haben. Und ich glaube, gerade damals war es eben noch mehr Quereinstieg, als es heute noch der Fall ist. Wirklich sehr, sehr spannend und empfehlenswert, glaube ich. Also, wenn der gut geschrieben ist, wie du es ja auch gesagt hast, dann 100% empfehlenswert. Schaut euch das mal an. Gerade wenn ihr natürlich auch irgendwie Fans von Naughty Dog seid, wobei ich das Gefühl habe, heutzutage ist das jeder Konsolenspieler irgendwie. Zumindest jeder PlayStation-Spieler. Ja, ich meine, gut, ich bin jetzt in der Generation, klar, jeder PlayStation-Spieler auf jeden Fall, aber irgendwie sind die so, ich weiß auch nicht, hat man das Gefühl, die sind nur positiv belegt, so ähnlich vielleicht ein bisschen wie Valve auf dem PC oder sowas. Oder wie Blizzard mal auf dem PC. Oder wie Blizzard mal, ja, nach einigen Fehltritten, jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so, aber ja, so, da gibt's ja auch so ein paar Firmen irgendwie. Auch die scheinen nur einen positiven Ruf zu genießen, haben ja auch wirklich tolle Spiele gemacht. Außer Frage steht das. Ja, sehr spannend, sollte man sich definitiv mal angucken. Und dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche auch wieder durch. Haben wir auch lang genug gebraucht, ja. Anderthalb Hauptthemen. Bis zwei Hauptthemen eigentlich, wenn man genau ist. Eigentlich waren es zwei Hauptthemen, ja. Richtig, aber da gibt es ein bisschen mehr halt auf die Ohren für. Ist doch schön, hat man ein bisschen mehr, um die nächsten 2 Wochen zu überbrücken, bis es dann eben die nächste Folge wieder gibt. Die zweite Japan-Joe-Folge dann. Richtig, Japan-Joe. Und vielleicht Japan Merli. Richtig, genau. Weiß. Also wenn ihr spenden wollt, hier nochmal der Aufruf. Spendet für Merlin in Japan. Die Merlin in Japan e.V., die zweite e.V., die ich gründe nach Kuchen für Merlin. Eine sehr eigennützige und überhaupt nicht aufs Gemeinwohl bedachte Organisation. Auch diese hat ähnliche Ziele und ist sehr unterstützenswert. Richtig, also falls ihr zu viel Geld habt. Richtig, das schenkt mir einfach 1.000. Ausgezeichnet. Ja, und ansonsten hoffen wir, ihr bleibt es natürlich gewogen, und wir hören uns in 2 Wochen wieder, würde ich sagen. Ne? Genau, macht's gut in hoffentlich nicht zu kalten Deutschland. Und ich werde dann hier in Japan auf jeden Fall noch sehr viele schöne Tage genießen, hoffe ich. Ja, bestimmt. Gehen wir von aus. Und gibt es bestimmt auch viel Material. Also einfach mal auf den Blog gucken, wenn euch das interessiert. Da ist man immer halbwegs aktuell informiert auf jeden Fall. Zum Beispiel vielleicht mal einen Eintrag zu einem sehr geilen Retro-Shop, den ich heute entdeckt habe. Stimmt, ja richtig, da hast du heute schon von erzählt. Sowas ist ja auch gerade, Videospiele ist ja sowieso Videospiel-Mecker Japan, das sollte ja wohl jedem ein Begriff sein. Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommentates Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommentates.de. Auf Wiederschauen. Wiederhören. Tja, ne, 2,5 Stunden. Oh. Gut, dass ich in weiser Voraussicht, bevor ich von Japan raus